Danach ist sie echt schlecht. So. Vom Pit-Austräger zum Popstar, MC Over. Prima Karriere. Gründet Bands, sag ich nur. Ist besser als Pizza-Auswahl. Genau, macht Rock'n'Roll, Leute. Muss man eigentlich sein eigenes Auto mitbringen? Ich frage nur, ob klar irgendwie. Ich meine, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ist ja ein Jugendsender. Eigenes Auto, ich hatte damals ein Audi 8, so ein Mexiko-Beige, eine ganz fiese Kiste. Was ist Mexiko-Beige? So ein Beige, so kotzbeige. So. Ach, dieses Beige, was man immer sieht bei den Autos, die noch nicht alt genug sind, dass sie schon wieder cool sind, aber nicht frisch genug. Also genau. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, nicht zu danken. Und herzlichen Glückwunsch an Frank und Katharina und Triptrop. Lublop. Flublop. Ja, danke auch an euch und sorry an alle, die keine Karten gekriegt haben. Aber wir können natürlich trotzdem zur Record-Release-Party gehen. Die ist in der Arena am 8. Mai. 8. Mai. Also kommt alle vorbei, Leute. Wir werden eine coole Party haben. In etwas mehr als einer Woche. Das heißt nicht, dass da kann natürlich nicht nur irgendwelche Journalisten deppen rein, sondern alle kommen. Jeder und jede, die Eintritt bezahlt. Was kostet das? Ich glaube, ziemlich billig. 16 Mark oder so. Vorverkauf. So, das findest du also billig. Ja, interessant. So, ACDC kosten 80 Mark heute Abend. Stimmt. Ist billig. So, ich muss nochmal Mr. Edge Jumps the Gun. Wie heißt der Song? Watch her go, watch her go. Das war der Soundgun am Dienstag mit Johnny und Mr. O. Mr. MCO. Ich sag tschüss. Ciao. Zeit. Und schon muss ich reden. Und ohne, dass ein Johnny da ist, ist das fies. Johnny! Johnny! Johnny! Ich kann ja nicht anfangen hier. Ich bin ganz alleine hier im Studio. Ich weiß ja nicht, wo was ist. Johnny! Johnny! Mann, Johnny! Johnny! Außerdem will ich annehmen. Komm, ich mach dir alle drei Mikrofone auf. Du kannst, sollst klingen wie Gott. Wolltest du koppeln? Ja, du wollte ich. Du musst das so auseinander machen, dass die Kopfhörer überhaupt funktionieren. Das muss auch so gehen. Ist das an hier? Ja. Ja, ist an. Ja, koppeln will gelernt sein. Ist nicht jeder Jimi Hendrix. Ah, siehst du? So. Klang auch nicht wirklich wie Jimmy. Darf ich mal annehmen? Ja, Mama, hast du was Tolles mit? Ich wäre ja besser zu hören. Da müsste ich näher ans Mikrofon gehen. Ja? Stimmt wohl, ja. Aber ich kann ja in der Zwischenzeit eine Moderation weitermachen. Ich hab dir was mitgebracht. Du hast einen echt wirklich? Nee, stimmt nicht. Nee, das war ein Scherz. Oh Mann. Entschuldige. Ich hab was ganz Tolles, ich hab's vergessen. War halt so viel zu tun. Auch für ja, die Sendung. Das kenne ich, das kenne ich. Mensch, kick mal, Olle Jörg aus Lübben, wa? Ja. Ich war neulich bei der Lesung. Ja. Ja, bei der Lesung. Und dann kommt Jörg aus Lübben hier. Ich habe ja noch nie eine Lesung von dir gesehen. Oh, wie so. Ist denn das? Ich würde sagen, es ist ein intellektuelles Vergnügen. Ja. Den Trailer finde ich ja doof, muss ich dir ehrlich sagen. Den Trailer findest du doof? Ja, da machst du so auf Mike Lehmann. Ach echt? Ja. Ja, das ist nur, wenn ich immer aus dem Trockenen irgendwas reden soll, dann kann ich nur stottern. Ja, dann muss ich mich am Anfang, darum bin ich ja wunderbar immer dankbar dafür, dass ich hier so einen dankbaren Sparringspartner zur Eröffnung der vorher deine Moderation der hatte, ja, der sich hier ein paar Watschen einfangen lässt. Das mache ich ja gerne. Ja, das ist schön. Ich bin ja mehr so ein Opfertyp. Ja, du bist ja auch immer sehr betroffen. Ich habe dich ja schon oft sehr betroffen erlebt. Ich mach mal. Ey, Olle Jörg aus Lübben, der hat mir schicke Sachen geschenkt, eine Zara Leander CD, die spiele ich nachher. Cool. Und dann, ja, womit du neulich schäbig und dünnblütig annehmen hast, eine gefüllte Bosch 5 Antennenreinigungstücher Setbox. Und dann, das ist der Triumph. Das ist der Triumph der deutschen Antennenreinigung, ja. Original Sesam Antenol Autopflege, ein Gleit- und Antifrostöl für automatische und mechanische Autoantennen. Wie mit praktischem PC. Spezialtut. Ein PC ist. Ja. Zeig mal. Hör das dir mal, jetzt, das ich mal zeig dir das gleich, ja. Kann ich will ja bloß hier Brauchsanweisung vorlesen, ja. Die Was schmutzige kann ich Antenne machen? Mit dem Tuch. Ja, lies mal vor. Du hast ja auch so eine sonore Stimme. Ja, ich bin ja auch so mehr so ein Vorlesetyp. Ja. Die schmutzige Antenne mit dem Tuch abreiben. Wenige Tropfen Antenol auf die gereinigte Antenne geben. Beim Versenken der Antenne wird das Antenol gleichmäßig verteilt. Siehst du, und da weiß Jörg aus Lübbenau. Ey Johnny, ich hätte, so wie du dich jetzt vorgelesen hättest, ich hätte mich echt voll in dich verliebt, ehrlich. Wenn ich dich nicht kennen würde. Wenn du mich nicht sehen würdest und auch noch kennen würdest. Das ist natürlich ist eine blöde Kombination. Ja, deswegen, da sind Sicht und Kenntnis vor, aber ansonsten. Ja, es ist ja auch so ein Problem mit dem Radio. Also so ein gutes Problem. Also ja, du kommst besser rüber und ich schlechter, meinst du? Nee, aber es ist gut, dass man uns nicht sieht, finde ich. Och. Also bei dir. Oh, na ja, ja, schön. Hast du denn... Obwohl, nee, das stimmt auch nicht. Bist ja doch ein smarter Kerl. Bist ja doch ein guter, wa? Ja. Warte mal, Sesam-Autopflege, da hat man ein bisschen den Eindruck, Jörg dass... Jörg aus Lübben, der soll mal schreiben. Ich würde mich gerne bedanken irgendwie. Siehst du, das auch, als ob du zurückschreibst. Das ist gleich weggerannt. Hier ist auch ein grüner Punkt drauf. Sesam macht so ein bisschen den Eindruck, als ob das jetzt so ein Hanf-Auto-Antennenpflegetüchlein wäre. Stimmt, ist es aber nicht. Ist schon Chemie, oder? Aber es ist schon ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen professioneller gemacht als die anderen. Die anderen sind nur Tüchlein. Und hier ist ein Tüchlein, vor allem so mit Prägung und so. Das könnte man bestimmt auch zum Plattenputzen nehmen. Und eben Antennol, was schon mal vom Wort her schön gebildet ist, weil Antenne und Öl, Antennol, ist sehr clever gemacht, muss man sagen. Ja, ein bisschen Alkohol klingt an, also soll Sympathie wecken wahrscheinlich. Ja, ist auch so ein Fläschchen kurzer. Ja. Kann man vielleicht auch kippen, weiß ich nicht. Achso, und mit Antifrostwirkung, das hat natürlich nur ein Problem und deswegen gebe ich es jetzt zurück. Ja, ich möchte jetzt das Geschenk nicht schlecht machen. Vielen Dank, Jörg, also im Namen von Jürgen, aber Jörg aus Lübben. Jörg aus Lübben. Meine Antenne zum Beispiel lässt sich nicht versenken. Pass mal auf, das ist aber auch für mechanische Autoantennen. Ich nehme an, dass automatische versenkbar sein sollen und mechanische unversenkbar. Nee, mechanische sind mechanisch versenkbar und automatische sind automatisch versenkbar. Wovon die Marine immer träumt, von Unversenkbarkeit. Außer die U-Boote. Wirst du auch immer gefragt, warum wir immer über Autoantennen philosophieren? Nö, noch nie. Nee, ja? Aber bei mir, meine Freunde denken nicht so viel wie deine. Nicht nur gefragt, sondern auch für blöd erklärt deswegen. Aber im Grunde muss man sagen... Ja, siehst du, da kannst du mal sehen, wo die Vorteile liegen. Nee, beim Freundeskreis. Die machen sich darum keine Sorgen, die behalten mich aber auch nicht für blöd. Die verkennen, glaube ich, bloß unsere Cleverness. Ich glaube, das ist deine. Jetzt, Ja, meine. Eine Investition in die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten 3-4 Jahren wird irgendwie die deutsche Autoantennen-Putztüchlein-Industrie wahrscheinlich eine große Werbeoffensive starten. Und welche authentischeren, überzeugenderen und mit der Materie, weiß Gott, vertrauteren Figuren als uns wird es dann geben? Keine. Und nehmen da werden wir, glaube ich, absagen. Nehmen wir doch mal an, ja, wollte ich gerade fragen, nehmen wir an, die treten jetzt an uns heran, ja, als Profis, Fachmänner, langjährig. Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir darüber nur reden. Wir benutzen die ja auch. Ja. Und die sagen, wir haben eine klasse Werbekampagne, so ein bisschen im Levi's-Stil. Also ich rette irgendwie eine Frau und du bist Nese, weißt du, so ein Clip halt. Ja. Oder wir verprügeln Leute, die Autoantennen abknicken. Genau, das ist ja. So ein bisschen Terminator-mäßig. Ja, natürlich schon so ein bisschen überspitzt, ist klar. Ja, ein bisschen, dass es auch ein bisschen ins Schräge ragt. In grellen Farben gefilmt. Oder schwarz-weiß. Ja. Kommt auch an. Schwarz-weiß ist neu in Farbe. Und so Filmstreifen so drüber. So Super 8-mäßig. Ja. So mit Filmriss zwischendurch und so. Jedenfalls, die treten an uns ran. Sagen wir, nee, ne? Nee. Kommt drauf an, wie sie in Erscheinung treten. Also, ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich Bosch, Sesam, Hirschmann, ja? Also, Bosch nicht. Bosch nicht? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, ist zu groß. Ist zu groß, aber Hirschmann klingt doch voll sympathisch, oder? Ja? Das ist doch bestimmt ein mittelständischer Betrieb. Hirschmann ja, macht ohne Gewerkschaft, ohne Betriebsratsvorsitzenden. Was heißt ohne Gewerkschaft? Natürlich. Das ist natürlich unsympathisch. Allerdings. Ja, da sind wir dann dagegen. Naja, kommt drauf an. Worauf? Wie die so in Erscheinung treten. Hirschmann ist mir deswegen bisher am sympathischsten, weil sie das beste Layout haben. Und zum Beispiel die Farben Dunkelblau und Silber auf der Packung. Ich finde, da ist so ein bisschen Technik mit drin, bisschen Auto, bisschen aber auch leicht, Antennenpflege. Bosch ist ja nur in tausenden Produkten vertreten, ja. Und da sind die ja natürlich dann auch zu so einer Corporate Identity verpflichtet. Ja, aber gelb da und muss rot. Ja alles gleich aussehen. Ja, aber gelb und rot ist einfach, will ich nicht mehr sehen. Also ich meine, ich guck gerade mal so an die Wände, aber also gelb, rot, schwarz ist, gelb, rot, das schwarz. Ist mir ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich das Fritz-Logo auch so ist. Oh, das ist natürlich hart, wa? Ist ja echt fritzig irgendwie, die Bosch-Antennenreinigungstücher, du. Bosch und Fritz. Von der Anmutung her. Klingt aber doof. Fritz Bosch? Fritz Bosch, nee. Ach, klingt wie so ein aller Sack, wie ein Unsympath. Wie ein Dramatiker. Wie ein Dramatiker? Ja. Sag mal, alter Theaterhasser. Fritz Bosch, ich hasse überhaupt nicht das Theater. Klingt wie einer von Hüsker Dü. Stimmt überhaupt nicht. Fritz Bosch, der Drama von Hüsker Dü. Nur weil du nicht weißt, wer Grant Hart ist. Tja, Johnny, da lässt sich schwer weiter widern. War aber gegen so freche Unterstellung? Naja, ich will nur Freunde von dir nicht angreifen. Ich bin ja nicht befreundet mit Hüsker Dü. Ja, und nicht mit Fritz Bosch, richtig. Nee, Fritz Bosch klingt wie ein Dramatiker, der Fernseher einbaut in seine und einer Volksbühne Neubearbeitung. Ja. Und dann kommt auch mal Spaghetti-Soße drin vor. Naja. Also Bosch nicht, nee, Bosch gut, nicht. Bin ich eben einfach ein bisschen so beleidigt. Hirschmann können wir uns überlegen. Und wie hießen sie, Sesam? Erst wenn sie ein Hanf-Antennenpflegetüchlein rausbringen. Ja, richtig, Hirschmann. Muss gehen. Ja, mit Hanföl auch. Ja, das so leicht ein bisschen trieselt irgendwie. Ja, immer wenn man Antenne bohren hat. Johnny, ich habe wieder ein großes Lied gefunden, in dem du quasi thematisiert wirst. Das ist aber auch vom Sprachlichen her hochinteressant. Weil es gibt ja massenhaft Johnny-Lieder, ne? Ja. So Johnny, ja? Und jetzt habe ich aber einen... Es könnte ja auch behaupten, dass die alle für mich sind, aber in Wirklichkeit ist es natürlich umgekehrt. Ich hab mir damals, weil... Du bist für die Lieder, oder? Sowieso. Ja, dass die Lieder ihre Freunde haben. Ja, deswegen hab ich so haben. Gedacht, Johnny ist ein guter Name, wird oft besungen. Ja. Ist so ein Platzhalter für jeden Mann der Welt. Ja. Damals dachte ich in meinem Leichtsinn, meinen Jugendlichen noch... Weißt du, wer das noch so clever gemacht hat wie du? Jürgen Kuttner. Nee, da gibt's zwei wirklich große Figuren im deutschen Mediengeschäft. James Last? Nee, nicht James Last. Doch. Der andere heißt Schenk, ja? Der wird auch ganz oft besungen. Schenk mir dein Herz und schenk mir dein Dings und sowas. Also wirklich, ihr seid da, steht da voll auf eben Level. Ja, und James Last, dich dafür. Sag du ich hast doch. Wirklich die Heinz, Save the Last Dance for Me und so. Ja, der auch. Aber du hast irgendwie echt Heinz Schenksche Cleverness. Ja? Geh mal an, Jans Freunde. Sehe ich jetzt mal als Kompliment. Ganz enge Freunde, nämlich auch der geile blaue Bob. Und der geht auch auf deine Kappe, dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Um nicht von Heinz Schenk zu unterscheiden. Ja, und wer ist der zweite? Der dritte meine ich? Der vierte? Weil jetzt haben wir schon drei. Der vierte? Gibt's noch einen vierten? Du hast gesagt, da hast du was mit zwei anderen gemeinsam. James Last meintest du nicht, also? Mit einem meinte ich. Ah ja. Wie immer, doppelte Versprechen und nur die Hälfte halten. Ah ja. Aber mit den Liedern, ich habe ja auch immer versucht, wie gesagt, Kuttner-Lieder ist doch ziemlich schwer. Also das ist einfach eine Frage der Sorgfalt und ein bisschen sich Mühe geben. Was am dichtesten dran ist, ist the first cut is the deepest, aber es hat nicht richtig geklappt. Mit Jürgen gibt's auch nicht viel. Und dann schrieb er mal ein Hörer, ist schon eine Weile her, ich sollte spielen hier von Skilo, I wish I was a little bit taller. Das habe ich mir unterdrückt. Schön. Also aus moralischen und ethischen Gründen. Ja, warum solltest du dir auch wünschen, noch ein bisschen taller zu sein? Für dich. Du bist doch schon toll genug. Auch für mich? Ja, dass du noch ein bisschen toller wirst. habe ich abgelehnt, habe ich nicht gespielt. Ja, und ich suche nach wie vor nach Songs, wo Jürgen drin vorkommt. Aber ich wollte mal auf Johnny zurückkommen. Ja? Johnny, wenn jetzt so eng gesprochen wird, zack, Johnny ist einfach so ihr Name. Aber da drin steckt ja fast schon noch eine grammatikalische Konstruktion. Das kann ja auch heißen John Nee. Das kann auch heißen John I. Also man kann zum Beispiel auch John und dann großes E-Punkt schreiben. Ja. Ich könnte zum Beispiel John Emerson heißen. John I-Punkt schreiben. Hm. Ja, aber jetzt habe ich echt ein Lied gefunden, das heißt John Nee. Das wäre John Nee passiert. Das ist natürlich richtig klasse. War, oder? Ja. Ist doch aber total ausgebufft. Das ist. Da bin ich stolz drauf. Weniger abgelascht als ausgebufft. Da bin ich stolz drauf. Und weißt du, wer das singt? Nee. Wenke Mürre. Mensch. Und nur die war ich früher mal verliebt. Ehrlich? Ach nee, das war die andere. Das war Angelika Unterlauf. Du hast so viel aktuelle Kamera gesehen. Du bist der andere. Das ist das Sackgesicht, von dem ihr singen wäre. Und du bist die Lichtgestalter. Ich bin der Gute. Du bist der Gute. Ist klar. Der bin ich. Mit dem unbeschriebenen Blatt. Nee. Achso. Die hat sich mit so einem... Ja, die hat sich mit so einem Milchbubi eingelassen. Ah, und dann wieder zurückkommen. Ja, und dann... Dann passierte nichts. Da riss er wieder aus. Und jetzt, Chloe. Das wäre John nie passiert. Siehst du, siehst du? Das ist sehr schön. Der wusste immer, was er wollte, was er tat. Das kann ich bezeugen, du. Das wäre John nie passiert. Der wusste gleich Bescheid. Ist doch meine Art. Und eines Tages lud er mich ein zum Essen. Ach, I wish I was a little bit Johnnier. Das wäre vielleicht eine Idee. I wish I was a little bit Kuttner. Von was ist ein Kuttner eigentlich die Steigerung? Kuttner am Kuttnersten. Kuttner selbst ist ja schon die Steigerung. Ja, sag ich ja. Ja. Ach so, ja. Superlativ, die scheue ich. Superlative. Ne, das finde ich auch gut. Lass mal ein bisschen zuhören. Gefällt mir. Mach mal lauter. Na, jetzt kommt ja wieder der Refrain, den kennen wir ja. Johnny passiert. Ach, ich bin so singversessen in letzter Zeit. Kannst du mal treffen. Das ist ein Liederabend. Das ist aber echt schön. Da bin ich ein bisschen stolz drauf jetzt. Ja, ich auch. Mir ist auch peinlich, dass ich nicht so gut kontern kann mit Songs. Ich hab's Du bist doch mehr so ein bedachter Typ in so einer Sache. Und deine Plattensammlung ist ja auch doch anders gestaltet als meine. Ja. Ich meine, du würdest jetzt was für Jürgen raussuchen. Jetzt sag mir doch mal, was du raussuchen würdest. Da war Gold in deinen Augen, würde ich sofort nehmen. Und dann spiele ich nachher auch nochmal der Mann mit dem Panama-Hut. Das passt auch bei mir. Ja, aber mit dem Namen wirklich. Ah, mit dem Namen ist schwer, ne? Ja. Also ich muss dann wirklich auf Sachen ausweichen, die eher deine Charaktereigenschaften beschreiben. Oder du müsstest dir Mühe geben und so Liedermacher-mäßig dich zu Hause zur Klampfe ein bisschen nachdenklich und einen kleinen. Und das selber machen und so tun, als ob es jemand anders ist. Ja, und dann Reime auf Jürgen suchen, dein Reimlexikon rausholen. Würgen fällt mir da mal schnell ein. Jürgen ist immer sofort da. Kann man natürlich dann verneinen, insofern wird es dann wieder positiv. Ich kann singen. Auch. Ja, ja, der Jürgen, den würde ich nie würgen, aber es ist so ein bisschen flach. Jürgen zum Beispiel. Jürgen ist auch würde schön, ich gerne würgen, ja. Ja. Nimm ruhig meine Hand, hack sie ab, die rechte, und leg sie ins Feuer. Für Jürgen will ich gerne würgen. Ist, glaube ich, schon eine dramatische Geschichte. Ja, wobei ich dann eher auf Feuer gereimt hätte. Wo man dann auch mal GM7 greifen kann. Ja, trotzdem mit verflucht schwer zu greifen ist. Nö, ist nicht so schwer. Ja, weil du so lange, schlanke... Wofür steht denn das M? So schmal, so gliedrige Finger hast. Ja, was ja dann auch wieder ein bisschen im Zusammenhang mit dem Song steht, ne? Ja. Wobei das halt im Englischen Major heißt, war, oder? Ist ein bisschen militaristisch, was die Musik betrifft. Nee, das heißt Minor. Ja, Minor ist mir wieder sehr einnehmend. Ja, Minor und Major. Minor. Mayonnaise. Major. Oh, das macht mal lauter. du gehört gerade, die Country-Einlage? Dong, dong, dong. Ja, dong, dong, dong, dong. Wenke Mürre. Ist voll untergegangen, der Song ein bisschen. Eine von den Geschenken der Heiligen Drei Könige. Eine von den Großen. Ich war neulich bei 2001 und habe mir so einen riesen... Vicky Leandros fand ich toll, genau, weil er war eine in meiner Grundschule, die sah so ähnlich aus, die war nur etwa 40 Jahre jünger. Valentin heißt der. Leandros? Ja. Mann, ja, das war jetzt wieder... Oh. Ich weiß, ja, du bist ein bisschen schlüpfrig heute. Der wäre eigentlich eher für Tommy Bosch hätte den eigentlich bringen müssen, oder? Ja, du bist so ein bisschen... Was ist los? Was heißt denn hier, was ist denn los? Ah, ich frage nochmal. Ja. Ich kann ja nochmal fragen. Auch immer in der Tankstelle, wa? Jägermeister oder Schlüpferstürmer, was nehmen wir euch? Ja, ist die Entscheidung doch recht einfach. Ja, Johnny, dann danke ich dir für deine Anwesenheit. Kein Problem, bin, bleib ja gerne mal ein bisschen länger umsonst hier. Also nicht umsonst, so meinst du jetzt nicht, also kostenlos meine ich, aber ja, umsonst ist es ja, natürlich nie. Ja, nächste Mal gibt's wieder Geschenkchen. Zieh auch immer ein bisschen was raus. Ich habe ja was gekriegt von dir. Ah, ich habe vorhin mal Toilette wieder gesehen in einer Tankstelle. Dein Lächeln reicht mir doch. Mein Lächeln, oder? Ja. Ja. Was hast du denn gesehen? Ach, so ein Glyzantin-Messgerät, glaube ich. Ach, das sah geil aus. Was toll. Messgerät? Ja, zum Glyzantin-Messen. Ach, und wie viel hast du? Gibt's hier gar nicht. Gibt's hier als Zäpfchen? Nee, das sind ganz dünne Tröhrchen dazu. Ja. Ja, messen. Da kannst du ja in der nächsten Sendung erzählen, wie die Messung war. Ja. Ja. Ja, Johnny. Danke dir. Du musst jetzt, wo gehst du jetzt hin? Gehst du nach Hause? Nee, ich gehe auf eine Geburtstagsparty. Ach, auf eine Geburtstagsparty, ja? Mhm. Ja, kommen ja jetzt alle in das Alter, wo wir einen Geburtstag haben. Im Osten feiern sie jetzt wieder. Ach. Ja, da ist ja Holger Stark, ist jetzt auf dem Kollwitzplatz. Und berichtet live. Unser Kollege. Und wartet darauf, dass die Polizei einschreitet wahrscheinlich. Nur weil er einen Bericht machen will? Nee, Berichte lohnen sich ja nur, wenn Randale ist, glaube ich. Ist auch so. Jetzt hat er aber eben angerufen, hat gesagt, ist noch alles pießig, friedlich, gemütlich, gleich werden die Feuer angezündet. Ich meine, du hast ja auch Erfahrung damit, so jede Woche um 22 Uhr, was hältst du von so vorgeplanter Randale? Den finde ich auch extrem schwachsinnig. Ja. Mach mal eine friedliche Sendung heute, sei mal total nett zu den Leuten. Das mache ich seit 4 Jahren, Baby. Seit 4 Jahren schon? Ja. Mann, wie die Zeit verfliegt. Ich weiß noch, als ich... Ach Mensch, du damals mit den kurzen Hosen noch. Ja. Das war schön, Johnny. Du so zu mir, sag mal, kannst du mir helfen? Ich so, klar, komm her. Ja. War schön. Und wenn du dann immer gegangen bist, das war das auch anders als heute. Dann bist du immer nochmal zurückgekommen und du, Onkel Jürgen, war ich dann mein Eimerchen hingestellt. Ja, heute schnöde raus. Tschüss, Kuttner, ich muss nach Hause zu einer Geburtstagsparty. Ja, und du sagst das ja auch immer, der Eimer steht da, wo er immer steht. Das ist doch auch nicht okay. Ich meine, es ist schon, weiß auch nicht, so bestimmte Sachen, wenn die sich eingespielt haben, dann verlieren sie an Reiz. Ja, finde ich schade. Da muss man einfach selber wieder was tun, damit sie wieder Reiz bekommen. Und was denn jetzt? Deo wechseln? Nein, nicht Deo wechseln, aber zum Beispiel ich trete dir einfach mal völlig anders gegenüber. Ich ziehe mal was Neues an, mach mir die Haare neu. Wohnt jetzt da neu sein? Ist ja auch humaner, was du da anhast. Ist doch nicht neu. Nee, ist alles alt, leider. Ich sage ja, man müsste. Ja, man müsste. Ich hab ja noch nicht. Hast du was Neues an? Du könntest mir zum Beispiel dieses eine Hemd schenken, was du hast, was ich so klasse finde. Jetzt? Nee, nicht nee. Das andere. So es war so blau. Ja. Ja? So ein bisschen so schmuddelblau. Mach ich, ist neu. Habe ich mir neulich 4 gleich wieder gekauft. Ich habe letztens geguckt in so Secondhand-Läden, aber nicht die gefunden, die du immer hast. Ja, die sind ganz schwer. Die Farbe ist ja durch Selberfärben entstanden. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Bei mir passiert das auch immer. Aber nee, du hast immer die mit den Palmutt-Knöpfen. Ja, ihr plündert habe. Nicht immer, aber also, die sind natürlich besonders schön. Frage ist natürlich, ob mir das passt. Ach so, ja, ach Gott, ja, weil du ja so überschüssige Armlänge hast. Also in der Breite, meine ich. In der Breite. Jürgen, ist doch Radio. Ja, das wird in der Taille ein bisschen spannend, wenn du Pech hast. Plötzlich platzte mein Hemd. Tschüss, Johnny. Ciao. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Goethe liest den alten Faust erst am Ende seiner Tage erkennen, dass allein die schöpferische, gemeinschaftliche Arbeit des befreiten Volkes höchstes Glück bringt. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Und weil der Faust letzte wurde, im Vorgefühl von solchem hohen Glück, genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Was aus dem gemeinschaftlichen Werk des befreiten Volkes auf freiem Grunde wird, lässt Goethe offen. Eigentlich fehlt hier noch ein dritter Teil des Faust. Goethe hat ihn nicht schreiben können, weil die Zeit dafür noch nicht reif war. In der sich entwickelnden kapitalistischen Ordnung, einer Ordnung der Ausbeutung, Unterdrückung und Kriege, konnte der dritte Band des Faust auch nicht geschrieben werden. Kinder, lasst uns gemeinsam in dieser Sendung am dritten Band des goethischen Faust arbeiten. Gebt euch Mühe. Ja? Hier erstmal Zara Leander und dann der halbautomatische Anrufbeantworter. Guten Abend. Ich hab eine tiefe Sehnsucht in mir nach dir, nach dir. Es flüstert ein leises Märchen in mir. Von dir, der Himmel ist trüb und mein Herz ist so müd und kein Hoffnungsstern leuchtet mir hin. Ich weiß nur das eine, ich hab dich so lieb und ich sehn mich nach Das Telefon. Kuttner, ja, ich bin zwar nicht bei dir durchgekommen, aber ich wollte sagen, ich spare viel, viel Geld für das spätere Leben und alles. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, ich will diesmal an Worten sparen. Ich meine, ich sage ja schon sonst nicht immer so viel, aber manchmal sage ich doch ein bisschen und dann will ich halt diesmal ein bisschen weniger sagen. Also eben sparen. Also sparen heißt ja, dass man weniger redet. Und der Schornsteinfeger war im Haus, hoch oben auf dem Dach. Ja, hallo Bernd Kuttner, schön, dass dir die Ode von letzter Woche gefallen hat. Ich persönlich finde Sparen auch wichtig, insbesondere vor Weltmeisterschaften sollte man sich gute Sparringspartner suchen, sonst endet man wie Axel Schulz. Guten Abend, ich bin der Jens und ich habe so ziemlich dieselbe Meinung wie Loriot. Also ich spare auf ein Fahrrad. Und zwar das Fahrrad von dem Buchbinder Manninger. Eigentlich wollte ich mir den Anruf sparen, aber mir fällt auf, Kuttner ist ganz schön aggressiv. Der muss sich ganz schön Aggression angespart haben. Und ich wollte nur wünschen, dass er heute noch explodiert. Gösters lustige Instrumente Teil 5. Die dritte Weltklampfe, die ich von Edda stibitzt habe, der Cord in the Act Fanin, die eine Freundin von meiner Schwester ist, die Cord in the Act hasst. Also Kuttner, zu Sachen sparen, ja? Sparbuch, das, Sparbüchse, die, Sparen, Sparer, der, Sparkasse, die, spärlich, er hat spärlichen Haarwuchs, sparsam, Sparsamkeit, die, Spanner, ach nee, das war eins zu hoch. Kuttner, ich wünsche mir von dir Greener It Won't Become. Ich habe Neoplasmus nicht gefunden, da kannst du mal in der nächsten Sendung erklären. Ja, hallo. Ich wollte Kuttner ein bisschen neidisch machen. Ich komme gerade von einem Phil-Konzert, vom Phil-Auftritt und es war so großartig. Also, es war richtig super. I was born under a wandering star. Ja, hier ist Boris. Ich wollte nur erzählen von einem, der vokalisch spart, weil er glaubt, dass er deshalb länger leben kann. Ja, das ist ein Kumpel von mir aus Hamburg, der hat die Beobachtung gemacht, dass in Filmen immer die Leute, wenn sie sterben, so Grimpf oder so komische Geräusche machen. Jedenfalls ist ihm aufgefallen, dass da keine Vokale sind. Und daraus hat er gefolgert, dass die Leute deshalb sterben, weil ihnen die Vokale ausgefallen sind. Und um deshalb länger zu leben, spart er an Vokalen. Also statt zu sagen, gehen wir ins Molotow, das ist so eine Kneipe in Hamburg, sagt er, gehen ins Molotow. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Das war eine prima Sendung. Ja, vielen Dank. Wer jetzt der irrigen Annahme Folge leisten wollte, dass heute nicht übers Sparen geredet wird, der sieht sich an dieser Stelle getäuscht. Vorher kommen aber die Nachrichten. Das Thema heute lautet am falschen Ende sparen. Kinder, ihr könnt euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, ob ihr schon mal am falschen Ende gespart habt. Ist aber noch ein bisschen Zeit. Es kommt nämlich erstmal die Nachrichten und dann kommt noch. Und das kann ich eigentlich auch nachher erzählen. Jetzt kommt erstmal noch ein bisschen lustige erste Mai-Musik. Ja, wir trennen uns ja nur noch anderthalb Stunden vom Ereignis. Wenn's nur 1. Mai ist, ohne ich, aber eben schön. Thank you. 22.32 Uhr, ich nehme an, da liest man doch ganz einfach anders das Kurzinfo, wenn man so einen Background hat, oder? Das hören wir uns jetzt erstmal an, ne? Antiterrorismuspakt. Die USA werden einem am Abend unterzeichneten Abkommen zufolge Israel mit 100 Millionen Dollar unterstützen. Die Gelder sind für die Suche nach Bomben und für die Ausbildung von Experten bestimmt. Trauer. Im südlibanesischen Dorf Kana sind die 102 Opfer des israelischen Angriffs vom 18. April beigesetzt worden. Zehntausende Menschen hatten zuvor an einer Trauerfeier im nahegelegenen Tyrus teilgenommen. Verständigung. Die EU-Agrarminister haben sich am Abend in Luxemburg über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Rinderseuche BSE in Großbritannien geeinigt. Urteil. Ein brasilianischer Polizist muss wegen der Ermordung von Straßenkindern für 30 Jahre ins Gefängnis. Er gehörte einer sogenannten Todesschwadron an, die im Juli 93 in Rio de Janeiro 8 Kinder erschossen hatte. Pleite. Für die Bremer Vulkanverbund AG soll heute um Mitternacht der sogenannte Anschlusskonkurs eröffnet werden. Ein Vergleich mit den Gläubigern ist nicht zustande gekommen. Betroffen sind mehr als 4000 Beschäftigte. Sport. Fußball. Die Bundesliga-Ergebnisse von heute. Rostock gegen Freiburg 1:0. Schalke gegen Stuttgart 2:0. Uerdingen gegen Leverkusen 3:0. Und Karlsruhe gegen Dortmund 5:0, oder? 5:0, genau. Siehst du, richtig. Ich bin ein Auskenner, aber Fußball nicht. Hast die Lücke echt erfasst. Und davor, soll ich ja die Ergebnisse in der Reihenfolge sagen? Erst 1:0, dann 2:0, nehme ich an, dann 3, dann 4:0 und zum Schluss 5:0. Ja, nur das 4:0 fehlte heute. Das haben vergessen irgendwie. Vergessen. 4 Spiele, 1 vergessen. Hast du noch Sportmeldungen? Nee, das waren ja schon die Sportmeldungen. Nee. Aber ich muss noch mal sagen, Karlsruhe, Dortmund 5:0. Immer wenn keine Sportmeldung mehr sind, dann zeigt er sehr ganz affig mit dem Finger auf mich. Karlsruhe, Dortmund übrigens 5:0. Man soll nicht mit dem nackten Finger. Wetter. Abends und in der Nacht etwas Regen bei 8 bis 6 Grad. Morgen wolkig mit Schauern 14 bis 18 Grad. Schon wieder der Kötter. Ja, Mensch, was mache ich denn? Warte mal hier, ich habe hier etwas gefunden. Verkehr habe ich überhaupt keine Meldung und wünsche weiterhin gute Fahrt. Ja, für und euch. Warum machst du dann so affig mit dem Finger? Dass du reagierst auf meine Zeichen, weil da musst du ja reagieren und dann passiert was Neues im Radio und das erzeugt den Sendefluss. Du hast ein ganz kleines, schönes Wort, ja? Was denn? Bitte. Bitte. Fritz präsentiert Pop 96. 12 DJ Teams. 12 Schallplattenunterhalter-Kollektive. An einem Abend auf einer Bühne. Mit dabei The Hammond Inferno. Maxwell. Copacetic. Trevor und Des. Rennstoff. 906090. Tim und Christian. Und viele andere. Nicht nur das. Ihr könnt Kultfilme gucken, Preise gewinnen und bis 19 Uhr kostet's nicht mal Eintritt. Wow! Well, I can't wait until the year 2000. Und deshalb treffen wir uns am 11. Mai ab 18 Uhr im Waschhaus Potsdam zu Pop 96. Britpop, Easy Listening, Soul, Beat and College Rock. Präsentiert von Fritz. Ey, Trevor, ich weiß nicht, ob du jetzt zuhörst, aber nur weil du Engländer bist, musst du nicht so affig 2000 sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hey, und jetzt gleich eine 1. Mai-Musik, die als solche nicht zu erkennen ist, wenn ich sie nicht als wiederum solche ankündigen würde und die jedes autonomen Herzchen höher schlagen lässt. Leslie Gore. It's my heart.

Dann können wir jetzt beginnen mit dem... Ich sah mich eben meiner eigenen Stimme konfrontiert. Ein Schockerlebnis. Können wir beginnen jetzt mit dem Expertengespräch? Er hörte Stimmen. Stefan, darf ich vorher vielleicht noch mal einen grüßen? Ja, ich würde dann gerne Andreas grüßen, die einen schönen Brief geschrieben hat und gesagt hat... Andreas. Andrea, dass sie im letzten, die letzte Sendung nicht richtig hören konnte, da ich bereits 23.15 Uhr nicht mehr richtig zugehört habe. Das lag aber nicht an dir, also damit bin ich gemeint, ja, auch wenn jetzt an dir missverständlich sein könnte und du dich jetzt angesprochen fühlst, sondern das lag nicht an mir, sondern vielmehr an Stefan Schwarz, der hat dich ja ständig unterbrochen, Ausrufezeichen. Das fand ich dann doch leicht irritierend, entnervend. Viele Grüße an Andrea. Jetzt werden wir mal, jetzt wird man versuchen. Ja, warte es nicht, dass ich die jetzt unterbreche, deswegen. Ja, warte auch kein Kommentar. Ich wollte jetzt hier bloß mal geißelnd in die Runde stellen. Oder neben uns setzen, geißelnd neben uns setzen. Und jetzt mit dem Expertengespräch beginnen. Mir gegenüber befindet sich Stefan Schwarz. Ich werde versuchen, den Faden an der richtigen Stelle aufzunehmen. Der Faden ist jetzt, wie gesagt, eben heißt Stefan Schwarz. Du bist ja, wer bist du eigentlich heute? Ich bin Stefan Schwarz. Ja, aber als alias? Das ist mein richtiger Name, Stefan Schwarz. Fall mir nicht immer ins Wort. Aber mein... Fall mir nicht immer ins Wort. Falscher Name ist Michael Ende. Ich bin der falsche Michael Ende und habe unter dem Namen Michael Ende, der ein falscher Name ist, denn der richtige Michael Ende ist der richtige Michael Ende gewesen. Ja, der ist ja tot. Ja, und habe unter diesem falschen Namen Michael Ende die endliche Geschichte geschrieben. Ein sehr schmales Buch, das sich eigentlich sehr schnell durchlesen lässt, denn es enthält nur einen Satz, der da lautet, hier endet die Geschichte, also die endliche Geschichte. Ja, eigentlich ist auch eine extrem endliche Geschichte. Ja, der bietet sich eigentlich an als Gute-Nacht-Geschichte. Ja, und wie verkauft es sich so? Gut, aber kaum. Naja, es könnte besser sein. Ja. Aber offensichtlich... sehr schön, damit sind wir schon im Grunde. Sparen sich viele Leute. Am falschen Ende wieder, ja? Sparen am falschen Ende. Sparen am falschen Michael Ende. Damit sind wir genau beim Thema. Da mich ja die letzte Sendung quasi nicht zufriedenstellen konnte, das Thema Sparen an sich, denke ich, musste jetzt mal diversifiziert und konkreter gemacht werden. Das Thema lautet jetzt Sparen am falschen Ende. Ja, ist ja so eine Sache, von der man immer denkt, am falschen Ende sparen gebiert Katastrophen. Das ist richtig. Das denkt man nicht nur, sondern das ist auch durch die Geschichte nachgewiesen, dass wenn am falschen Ende gespart wird, kommt es zu Katastrophen. Also man kennt das aus der Geschichte. Ich nenne einige Katastrophen, die durch Sparen am falschen Ende eintreten können. Wir kennen das Deichbau zum Beispiel. Ach so, nennt es, ja. Deichbau, ja. Im Zweistromland zum Beispiel. Dann kam es zu Flutkatastrophen, zu sogenannten Wasserschwämmen. Ja, die sich überhaupt viele Katastrophen ja als Schwämme darstellen. Ja, ja. Ja, Brand. Aber auch die Ermangelung von Wasser, also wenn... am Wasser gespart wird, zum Beispiel hier Wasser als falsches Ende, am Wasser gespart wird, kann es natürlich zu Feuerbrünsten kommen. Ja. Oder Feuerschwemmen auch. Feuerschwemmen. Flammenschwemmen. Oder andererseits, wenn eine Brennbarkeit in der Nähe ist, einfach Trockenheitsschwemmen, ja. Trockenheitsschwemmen gibt's auch, ja, gerade in der Sahelzone. Ja, da wächst der Durst dann. Und natürlich haben wir jetzt gerade ganz aktuell Studentenproteste in Berlin, wir haben das vor Augen, Polizei ist präsent vor Ort, greift ein massiv. So, dass man, wenn man jetzt einen Polizeieinsatz als Katastrophe beschreiben wollte. Wenn man das aus der Sicht der Studenten durchaus eine Katastrophe, wenn dort eingegriffen wird, durch knüppelnde Polizisten, handelt es sich dann um eine Stockschwemme. Ja. Ne? Ja. Und? Ja. Aber wir haben ja ich möchte gleich bei den Studenten bleiben. Nein, also ich möchte auch sonst bei den Studenten bleiben. Aber kommen, auf Haushaltslöcher. Ja, das ist ja der Grund, warum die Studenten auf die Straße gehen. Das sind ja offensichtlich die Streichungen, die dort vorgenommen wurden vom Senat. Und das hat natürlich empfindliche Auswirkungen, gerade was das Sparen am falschen Ende betrifft. Ja. Ja, was sich jetzt im bürokratischen Apparat selbst als Streichungsschwemme darstellt. Ja, als Subventionsmangelschwemme. Wird dann zur Subventionsmangelschwemme in der Realität. Ja, und Subventionsmangelschwemmen wirken sich natürlich zuvörderst auf einen sehr hoch subventionierten Bereich, den Bereich der Literaturförderung. Ja. Man weiß ja, dass Dichter in den wenigsten Fällen vom Verkauf ihrer Werke leben können. Ja. Und gleichwohl ist es ein Unterpfand, der geistigen Kultur unseres Landes, wenn, du kannst mich ruhig unterbrechen, wenn ich zu lange labere oder sowas. Ja, ich unterbreche dich jetzt an der Stelle eigentlich nicht, weil ich genau weiß, dass du jetzt kein Ende hast. Insofern ist... ja, und würde dich gerne mal ins Messer laufen lassen. Insofern ist denn das... durchaus sympathisches und nicht unbedingt falsches Ende. Ich aus setze meiner noch einmal an und jetzt setze ich noch einmal an. Insofern, ich lasse mich gerne unterbrechen, wenn du mich lobst jetzt zum Beispiel. Das war ganz toll von dir. Nur, dass du mich leider nicht unterbrochen hast. Aber wir können schon sagen, dass... Subventionsmangelschwemmen haben natürlich Auswirkungen, gerade auch auf den Bereich der dichterischen Produktionen. Und aber erstmal auf Subventionen überhaupt natürlich, ja? Auf Subventionen, Subventionsmangelschwemmen. Ja, die kommen schmalgesichtig, hohlwangig, rotäugig daher, die Subventionen, ne? Teilweise fehlen sie ganz. Ja, einen Anblick, der dann junge, zornige Dichter, ja, in ganz unguten Zorn versetzt. Ja, ja, unproduktiven Zorn, der sich dann vielleicht eher auf die Kalenderspruchproduktion richtet und sich da niederschlägt, sodass man dann möglicherweise einer Abreißkalenderschwemme sich gegenüber sehe, weil vernünftige Literatur, die keiner liest, die keiner lesen muss, nicht mehr produziert wird. Ja, das ist schade. Abgerissene Dichter, die nur noch für Abreißkalender schreiben können. Aber andererseits muss man auch sagen, dass dieses Sparen am falschen Ende oft falsch verstanden wird. Ja, wird ja immer interpretiert, Sparen am falschen Ende gebiert Katastrophen. Ja. Das stimmt so nicht, sondern gibt einen großen, glaube ich, für die Menschheit auch sehr wichtigen Bereich, in dem das Sparen am falschen Ende von sehr wohltuender Wirkung ist. Es handelt sich, hier haben wir fast einen ganz kurzen Weg eigentlich, ja, von den jungen Dichtern, es handelt sich um den Bereich der Literatur. Ja, da kann man ja doch immer wieder froh sein, dass am falschen Ende gespart wurde und ein richtiges Ende gefunden wurde. Ja, ja, sowohl als auch. Es gibt positive und negative Beispiele. Ah, ja. Aber ich will mal ein positives Beispiel nennen, wie die dichterische Produktion, freilich in Zeiten, als es Subventionsmangelschwemmen noch nicht gab, wie die dichterische Produktion... Ja, wohlbestreute Dichter noch irgendwie unbeschwert gedichtet haben, ja? Ja, ohne Sinn, dahin führte, dass am falschen Ende tatsächlich gespart wurde. Ja. Jeder kennt es, das berühmte Gedicht. Ja, den berühmten Wanderers Dichter. Nachtlied. Goethe, ja. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, Balde, ruhest du auch. Ein wunderbares schönes Ende, ja. Gedicht mit einem wunderbaren, schönen Ende. Warte nur, Balde, ruhest du auch. Goethe hat hier tatsächlich am falschen Ende gespart. Denn das falsche Ende, das er eigentlich auch notiert hatte, aber dann sich gespart hat, hieß ja, warte nur, balde, nicht ruhest du auch, sondern warte nur, balde, befindest du dich in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit und verstärkter Konzentration. Ja. Und abgesehen davon, dass es sich nicht gereimt hätte, hat es natürlich auch den Sinn des Gedichtes. Ja, kein schönes Ende. Einigermaßen. Richtig, klingt irgendwie falsch. Verkehrt. Klingt irgendwie völlig falsch. Klingt falsch. Ja. Und er hat sich dieses falsche Ende darum auch zu Recht gespart. Segensreich, mal ordentlich gut wirksam der Menschheitsbildung zuträglich am falschen Ende gespart. Aber nicht immer ging es so glimpflich ab. Wir haben natürlich auch Bereiche der Dichtkunst, gerade wo sich die Dichtkunst in den Klassenkampf zu Diensten stellte, zum Beispiel Kunst als Waffe. Ja. Jeder kennt sie, die Internationale. Ja. Endet ja mit den Versen, erst wenn wir sie vertrieben haben, die Ausbeuter, erst wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne ohne Unterlass. Ach Stefan, auch mal, könntest du das mal singen auch? Erst wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne ohne Unterlass. Du hast eine Stimme, die ist von einer Nasalität, die sucht tatsächlich... Glockenheller Nasensopran ihres ist das. Gleichen, ja. Mhm. Da wurde an der Nase freilich nicht gespart. Sehr schön, Stefan. Ja, aber das ist trotzdem nicht das richtige Ende, obschon es eigentlich das richtige und auch publizierte Ende darstellt, aber es ist das falsche Ende. Richtet Ende, was Katastrophen gibt. Ja, wenn man sich natürlich vorstellt, das soll nun das Ende sein, dann scheint die Sonne ohne Unterlass. Ja. Wurde ja schon erwähnt, Trockenheitsschwemme, Sahelzone, Klimakatastrophe, wir haben das alle vor Augen, ja, heiße Sommer, heißer Sommer in diesem Jahr. Ja. Das jedes Jahr. Das ist richtig im Grunde eine Ozonloch-Hymne. Ja. Ja? Und da kann man sich vorstellen, da kann man eigentlich nur ganz froh sein, dass es die Arbeiterklasse dann doch wohl nicht ganz zum Durchbruch geschafft hat. Ja. Denn was wäre passiert, wenn alle Ausbeuter vertrieben worden wäre? Die Sonne hätte ohne Unterlass geschienen. Ja. Vorboten und dessen erleben wir ja schon immer wieder, ja, in jedem Sommer mehr, ne, der uns den Schweiß auf die Stirn streibt und Schrecken ins Herz zeichnet. Wir können froh sein, das Richtige ändern. Das wäre richtig sicher ändern. So poetisch nicht gewesen, aber ja, ich hätte das ja durchaus. Erst wenn können. Wir sie vertrieben haben, dann wird es abwechselnd strichweise regnen. Ja. Nebel bis Sichtweiten von 50 Metern. Ja, überfrorene Glätte. Aber auch bedeckt, diesig und natürlich auch stellenweise heiter. Ja. Das wäre das richtige Gedichtende gewesen, das Versende, ja. Aber das hat man sich hier gespart und hat stattdessen das falsche Ende eingesetzt. Im Grunde würde ich dir jetzt gerne danken, Stefan Schwarz, wenn ich mich nicht einer strukturellen Schwierigkeit gegenüber sehe, nämlich, dass wir hier möglicherweise selbst in ein falsches Ende geraten, die Gefahr, dass wir vielleicht doch auch sparen sollten. Ja, ich denke, wir sollten versuchen, dieser Verlockung diesmal auszuweichen, am falschen Ende zu sparen oder gar am richtigen Ende. Und nee, wir sollten auf jeden Fall am falschen Ende sparen. Ich glaube, man hat versucht, richtig hinzukriegen. Ja, man hat, wenn man sich vor Augen führt, was mit all den falschen Enden passiert ist, dann gibt es, glaube ich, nur eine Antwort, wie man das verhindern kann, indem man überhaupt an Enden spart. Ja. In Gedichten genauso wie in diesem Gespräch. Ja, und vielleicht hätten wir es ja am Anfang sparen können. Man kann natürlich auch am Anfang sparen. Ja. Und man sieht eigentlich, dass es immer ganz gut klappt mit der Mitte. Ja. Also ein probates Mittel, am falschen Ende zu sparen, ist, sich voll auf die Mitte zu konzentrieren, in der Mitte zu bleiben, ein großes buddhistisches Motto auch. Mhm. Es gibt ja von Schiller, oder wenn man hier Anfang und Ende einmal weglassen würde, von Ille, gibt es ja das Gedicht Die Bürgschaft, das endet, ich sei, gewährt mir die Bitte, in diesem Gedicht die Mitte. Bei den Damen und den Fischen muss man das Mittelstück erwischen, wie der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr sagte. Danke. Hallo nach Deutschland. Richtig, jetzt geht's los, aber geht auch noch nicht ganz richtig los, weil natürlich Katastrophenberichterstattung angesagt ist. Mein Kollege Holger Stark steht auf dem Kollwitzplatz mitten im Prenzlauer Berg, aber da wird gefeiert. Ja, hi Kuttner. Katastrophenberichterstattung nicht unbedingt. Du bist ja Revolutionsberichterstatter eher, oder? Ja, sagen wir mal so, zumindest gute Laune-Berichterstattung. Also so hat fast so den Touch von einer Art alternativen Oktoberfest hier. Ziemlich viel Rummel, teilweise Ameisenhaufenartig, sind bestimmt ein paar tausend Leute hier. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wie viel, aber irgendwas so um die 5000 werden schon sein. Eigentlich eine Art permanenter Zustrom hier. Auch viele Grünbetuchte dabei? Ist so ziemlich querbeet. Also ich würde sagen, teilweise typisch Prenzlauer Berg, also relativ viele junge Leute, so szeneorientiert, aber natürlich auch all die, die jetzt hergekommen sind, weil sie in den letzten Tagen davon gelesen haben, dass hier eine Menge los sein wird. Also schon eine sehr, sehr bunte Mischung. Vor allem nett auch eine ganze Reihe von Hexen, die hier die alte Blocksberg-Tradition hochhalten wollen. Ja. Teilweise Olle Walpurga verbrennen. Ja, sehr nett geschminkt mit langen, spitzen, schwarzen Hüten hier. Die springen gelegentlich mal dann auch durchs Feuer. Davon gibt es ja mittlerweile vier, die alle sehr geordnet und sehr legitimiert sind. Das war ja voriges Jahr das Problem, dass genau an diesen Feuern nämlich ans losging, weil die Feuerwehr es nicht ganz gebacken gekriegt hat, die Feuer einfach brennen zu lassen und dann eingeschritten ist und daraufhin dann die Polizei den Platz gestürmt hat. Das ist dieses Mal anders. Dafür hat eine Initiative Walpurgisnacht hier gesorgt und die hat halt 4, 5 Feuer, 2 auf dem Kollwitzplatz selbst und eins am Wasserturm, eins in der Kollwitzstraße aufgebaut und die sind so richtig schön und so kleinen Stein- und Holztrichtern. Da brennt also alles sozusagen seinen ganz normalen Gang. Ja, also so zivile und beamtete Feuerlöscher Hand in Hand. Ja, sozusagen. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was eine kleine Art Wermutstropfen ist. Die Polizei patrouilliert doch in recht massiver Präsenz hier rund um den Platz, immer mal wieder auch in kleineren Streifen über den Platz. Ganze Trupps von Zivis sind hier immer unterwegs und dann vorne auf der Danziger, ehemals Dimitrovstraße, da stehen bestimmt auch ein Dutzend von Wannen, wo die Polizei drin sitzt. Also das könnte eventuell ein bisschen später am Abend hier die Laune auch noch etwas schmälern. Aber andererseits sollte man ja doch vielleicht ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, dass die Polizei auch mal demonstrieren will, oder? Naja, ich meine, die werden sicherlich morgen noch mal unterwegs sein, ne? Also sie haben ja irgendwie zumindest heute Abend 2000 Leute etwa hier im Einsatz. Damit kommen sie nicht ganz an die Zahl der Gäste des Festes heran. Aber 2000 könnte Polizisten? Man dann sagen, dass es 7.000 bis 8.000 Leute bestimmt sind, wenn man die 2000 in Grün noch dazu zählt. Kleines Problem ist vielleicht nachher noch der Alkohol. Da sind natürlich eine Menge Leute auch hier, die davon gehört haben, dass es eventuell Krawalle geben wollen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Veranstaltung, die heute Abend nach dem Mayday dieses Wochenende so ziemlich der Ort ist, wo am meisten Drogen konsumiert werden. Und muss man mal schauen, wie das dann weiter ausgeht. Aber da gibt es aber auch Drogen, die doch eher besänftigend wirken, oder? Ja, also so das eine oder andere Pflänzchen hat ja auch in der Luft gelegen und der eine oder andere hat auch mit seiner Wasserpfeife schon auf dem Kolbitzplatz sehr selig in den Armen geguckt, ja. Der hier übrigens sehr mild ist, entgegen allen Wetterprognosen. Da gibt es natürlich dann aber auch die Bierflaschenfraktion und die ist dann ja nach einer Weile auch immer geneigt, ja. Die Flasche anders zu entsorgen als in den Mülleimer. Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also bisher ist die Stimmung hier prima. Ich hoffe, dass sich beide Fraktionen daran halten. Viele Hunde da? Hält sich eigentlich im Vergleich zu dem, was man sonst so gewohnt ist, in Grenzen. Also sehr angenehm, muss ich sagen. Weniger Hunde als Polizisten? Ja, die Maulkorbe haben sie zumindest, die Hunde, die mit den Polizisten unterwegs sind, noch dran. Was auch eher eine gute Nachricht ist, alles in allem. Hast du dich auch mal mit einem Polizisten unterhalten? Ja, die sehen alle sehr gestresst aus. Eben ist hier ein Pyro in die Luft gegangen, da haben eine ganze Menge Leute gejohlt. Die Zivilbeamten haben eher etwas verdrießlich geguckt und dann ist hier auch die eine Straßensperre. Ach so, da sind ja auch lauter Zivilbeamte dabei, war? Habe ich ja auch gehört, irgendwie. 90 oder so, ne? Ja, erkennt man die? Sind alle sehr eifrig. Also so, als hier eben die Absperrung umgefallen ist, sind dann auch die Leute von dem Netzwerk e.V., also das ist der Verein, der hier so eine Art Hilfspolizei spielt, hingegangen und haben das ganz ordentlich wieder aufgestellt. Also so, dass die versuchen, das Ganze in Bahnen zu lenken. Ich bin mir nicht so sicher, ob das bei ein paar tausend Leuten geht. Also den Leuten ist, glaube ich, mehr nach selbstbestimmtem Feiern zumute. Man tut halt, was man kann. Ja, was heißt denn jetzt selbstbestimmtes Feiern? Na, die latschen ja ehrlich gesagt einfach so, wie sie wollen und halten sich gar nicht so sehr daran. Der Platz sollte ja sehr, sehr formatiert sein. Das heißt, jeweils an den Straßen sollte Schluss sein mit dem Straßenfest. Ja. Die Leute sitzen eigentlich links und rechts von den Absperrungen und teilweise auf den Straßen, auch noch rund um den Wasserturm. Also so, das ist eigentlich, das geht eher so seinen Gang. Das ist auch notwendig, weil es sind so viele Leute, dass der Kolbitzplatz an sich eigentlich völlig überfüllt ist. Also wer zu den Feuern vordringen will, der hat eigentlich schlechte Karten. Ja. Die sind schon seit halb zehn, seit sie brennen, im Prinzip völlig finster fest umlagert. Ja, klar, wäre okay ein Straßenfest, wenn man nicht auf die Straße darf. Aber bis jetzt ist die Stimmung prima, ja? Bisher ist die Stimmung wunderbar. Rufst du nachher nochmal an? Sollte man Leute da einladen? Ich kann das bisher nur empfehlen, würde natürlich allerdings dann doch immer raten, den gesunden Verstand mitzubringen und ein Äuglein auf die Situation hier zu werfen, wie sie sich weiterentwickeln wird. Aber bisher kann ich das wirklich nur empfehlen, wunderbar. Ist denn da ein Ende abzusehen? Wie lange soll das gehen? Na, letztes Jahr ging es unter anderem krawallbedingt bis 4 Uhr morgens, aber da im Prinzip die offizielle Veranstaltung erst um 22 Uhr begonnen hat, vorher war ein Kinderfest, wird also, denke ich, vor 1, 2, 3 Uhr morgens nichts beendet sein. Schön. Wollen wir hoffen, dass nicht mit Wasser geworfen wird, wa? Ja, ja, wenn mit Wasser geworfen wird, dann hörst du von mir nochmal. Dann werfe ich mit Handy nochmal, ne? Okay. Hast du ein Radio dabei? Ich habe ja hier gespielt, Herr Lauterlust, die 1. Mai Musik. Ja, also gerade, ich versuche gerade die Brücke zu schlagen von der Walpurgisnacht zum 1. Mai hin. Ja, musst du noch eine Stunde etwa schlagen, ne? Dann hast du es geschafft. Ich muss noch 2 Stunden schlagen. Nein, ich meine die Brücke zum 1. Mai. Ach so, das stimmt, richtig. Das ist jetzt nicht so gegen Du rechnest aber voll mit, du. Ja, ich meine... Sind ja Profis, meine Kollegen. Zumindest morgen wird dann der 1. Mai ja wohl auch noch das Thema sein. Die beiden Demonstrationen um 13 Uhr sind ja ähnlich brisant und von der Lage her zugespitzt wie das Teil heute Abend. Ja. Nee, ich setze ja musikalisch eher gewaltfreie Kinderchöre ein. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Meldest du dich nachher nochmal? Ja, mache ich. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao. So, und wir telefonieren jetzt aber wirklich gleich los, ja? Danach, 74 81 110 in Potsdam. We'll be right back. jetzt wird aber volle Pulle hier gleich lostelefoniert. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Robert. Ja, Thema ist klar. Ist dir das Thema klar? Ja. Ja, ich habe es ja echt intensivst vorbereitet. Vorhin angesagt, ein Expertengespräch drehte sich ausschließlich um das Thema, auf das wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Robert. Ja, hallo. Ja. Hallo, Robert. Ja. Ich habe übrigens mal was hier klarzustellen. Und zwar vor 4 Wochen hast du nach dem Thema gesucht und das gab wieder dein Antennenwischtuch zu gewinnen, richtig? Und das Thema war Liebeskummer. Stimmt nicht. Stimmt. Nee, ist gelogen. Der Hörer lügt ja wie ein Holzbock. Ja? Ja, voll verstockt. Ja, du würdest da jetzt behaupten, dass es stimmt, ja? Und dass du wahrscheinlich eins gewonnen hast, ja? Und dass ich es wieder nicht abgeschickt habe, hm? Nee, du willst mich doch hier vorführen. Mann, das stimmt ja nicht, was du erzählst. Was denn? Naja. Ja, aber stimmt denn nicht, was du erzählst? Ja, ich glaube schon. Ach so, dann erzähl mal. Hm? Ja, nee, heute ist auch Thema. Robert, wie alt bist denn du? Wieso? Ja, ich werde doch wohl mal fragen, wie alt du bist, ja? Ja, 17 bin ich. Ach, da zahlst du ja noch gar nicht selber Rundfunkgebühren, oder? Kannst du dir vorstellen, dass meine Motivation ausgesprochen gering ist mit dir? Ich zu reden jetzt, ja? Ich wohne ja schon alleine. Zahlen doch deine Eltern. Nee, ich zahle. Ach so, betreutet wohnen? Bist du in einem Problemfall? Nee, ich wohne alleine. Du wohnst ganz alleine? Echt? Ja, really. Echt. Wo denn? In was für einer Wohnung denn? In einer Zwei-Zimmer-Wohnung. In einer Zwei-Zimmer? Wie hoch ist denn die Miete? Glaube 300 Mark. Ja, glaubst du, ne? Weil das alles von Vatis Konto abgebucht wird, nehme ich mal an. Stimmt, ja, und der Sohn macht sich einen Lenz. Ja, Robert, genau. Oder? Lenz in der Springtime. Hm, ja. Stimmt. Aber wenn jetzt der Vati, hört der Vati zu? Nee. Papa? Ja, da. Papa, hörst du zu? Nee. Wie heißt denn der Papa vom Robert? Papa heißt Rainer. Rainer. Nicht Rainer, sondern Rainer. Rainer. Genau. Papa hört ja, zu. Wie Auto, Traubenzucker, wie Traubenzucker. Dann hört er mal Fritz. Aber eigentlich nur Dienstag, weil sonst ist es doch doof. Wieso? Na, weil Fritz ein doofer Papa-Sender geworden ist. Sag mal, du bist hier aber ein blöder Papa-Anrufer. Nee, stimmt nicht. Bist du sicher? Ja. Woran erkennst du, dass du kein blöder Papa-Anrufer bist? Na, weil ich mich im Spiegel angucken kann. Ach so, ja, das kann ich ja leider nicht. Also dich im Spiegel angucken. Stimmt, aber dich? Ja. Hm? Na, da sehe ich aber auch keinen Papa. Nee. So. Da siehst du Kuttner, wa? Ja. Stimmt. Ein toller Anblick. Hast du auch schon mal versucht, ins Spiegel zu kicken und mich zu sehen? Haha, ist nicht so einfach. Das ist die hohe Kunst, die beherrschen nur ich. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja. So, Robert, wollen wir erstmal deinem Rainer-Vater einen Tipp geben, wo er am richtigen Ende sparen kann, nämlich an der Miete für einen Sohn. Ja. Ja, der Bengel soll nochmal wieder zurück in die Besenkammer und kann sich auch im Haushalt ein bisschen nützlich machen. Das spart mindestens 300 Mark im Monat. Das sind im Jahr 3.500 Mark. Das sind in 10 Jahren 35.000 Mark. Das ist schon ein Billardgrundstück. Toll. Wochenendhäuschen. Also pass mal auf, ich kann ja nicht bei meinem Papa wohnen, weil der in Arnsfelde wohnt und ich habe zu lange Haare für Arnsfelde und außerdem muss ich jeden Morgen nach Ruhe zur Arbeit. Da dürfen nur Kurzhaare auf die Straße in Arnsfelde? Ja. Da hast du im Stubenarrest, hast du dir gewissermaßen eine riesen Matte zugelegt und dann musstest du bei Nacht und Nebel ausquartiert werden, wohin? Am vorletzten Tag habe ich übrigens noch vom Nazi ihr Hauen gekriegt, ja. Ach, vom Nazi ihr Hauen, ehrlich? Ja. Ach Mensch. War scheiße. Ja, gescheuert gekriegt vom Nazi. Ja, nur weil ich angeguckt habe. Ich habe gerade grünen Punktmüll runtergebracht. Siehst du, du sollst ja nicht mal Nazis angucken. Die stehen aber euch, in Arnsfelde stehen die mal alle neben der Mülltonne, oder was? In Arnsfelde stehen die alle neben der Mülltonne, die Nazis. Nee, die kommen da vorbei. Ja, vergessen worden abzuholen. Die kommen aus der Mülltonne. Ah ja. Ja, nee, und da... Nee, hast du echt gescheuert gekriegt vom Nazi? Nee, boxt gekriegt an die Schläfe. Die boxt an die Schläfe? Dann bin ich zu Papa nämlich hoch, zu Rainer. Ja. Und der wollte dann gleich runterrennen. Zack, habt ihr wieder antifaschistische Einheitsfront gemacht. Genau. Aber du hast ihn zurückgehalten. Ich ja, weil Papa du eher am Händzipfel gezogen. Beschwichter bist und ein Deeskalationsstratege. Und Papa hat dann nur böse geguckt. Ach, hat er dich böse angeguckt? Nee, ach, du kriegst vom Nazi gescheuert und dann ein böser Blick vom Vati. Nein, mein Papa, Papa ist mir ganz lieber. Geht aber ungerecht zu in Arnsfelde. Ja, nee, Arnsfelde. Ach, und dann wurdest du aber gleich ausgesiedelt? Nee, ich bin dann selber, weil ich dann nicht von Arnsfelde nach Udo zur Arbeit fahren will, immer 2 Stunden. Wo kann man denn als Langhaariger ungestraft den grünen Punktmüll runterbringen? In schöne Weide, da, wo ich wohne, also da wohnen nur Omas und Opas und das ist voll die ruhige Gegend. Ja. Voll knorkig. Also die sind dann, also wenn schon Nazis, dann aber nicht Neo oder was? Wie bitte? Wenn ja. Nazis, dann was? Dann aber nicht Neo, sag ich. Nee, dann, dann schon Latino, hm? Was? Nee, Weizen-Insider. Heute ist ja auch wieder ein Thema, wa? Mal wieder. Ja, am falschen Ende sparen ist das Thema, ne? Genau, ich weiß. Du merkst, wir haben überhaupt gar nicht drüber geredet. Die Nummer von deinem Anrufbeantworter aufgeschrieben und die würde ich dir jetzt gerne sagen, aber ich weiß sie nicht, weil ich jetzt nicht zu Hause bin, sondern bei meinem Freund. Na sag mal, du verbrauchst aber eine Menge Platz, ja? Erstmal beim Vati rumsitzen, dann an der Mülltonne lungern, dann zusätzlich noch eine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung für 300 Mark und die steht jetzt wahrscheinlich leer, oder? Vermietest du die Stunden? Nee? Nee. Ach, du bist jetzt bei deinem Freund und jetzt vermietest du deine Zwei-Zimmer-Wohnung wahrscheinlich weiter für 500 Mark. Na nee. Und machst durch die Investition deines Vaters 300 Mark, 200 Mark Gewinn? Nee, 500 Mark kriegst du. Investiert die ja nicht, das ist ja ein Trugschluss. Ach so. Na gut, warum bist du jetzt bei deinem Freund? Na, genau, weil wir nicht demonstrieren wollten. Na, man muss da nicht demonstrieren, ist doch auch Party auf dem Kollwitzplatz. Ja, Gut, am falschen Ende gespart, am falschen Ende gespart. Ja. Ist das Thema. Hast du denn schon mal am falschen Ende gespart? Mhm. Warten. Ich hab eine Nuss-Nougat-Creme gekauft. Eine teure. Und dann kam jemand und hat die aufgegessen. Genau, und da hätte jetzt ich mir eine Billiere gekauft. Mich aber nicht mit dem Ernst. Da hätte ich mir eine Billiere gekauft. Ja, das hast du doch bloß am falschen Ende verschwendet. Nee, ich hätte mir eine Billiere kaufen können. Und da hätte ich am falschen Ende sparen können. Verstehst du? Robert? Ja? Hat das sehr weh getan damals, als der Boxschlag gegen die Schläfe? Nee. Mensch, du bist doch ein bisschen durcheinander. Also wenn, dann hättest du da genau am richtigen Ende gespart. Ich habe nie mit dir gesprochen, das ist aufregend. Ja, ich rede auch kaum mit mir. Ja, du guckst auch lieber in den Spiegel. Aber ich glaube, das ist auch, wenn ich mich mal mit mir unterhalten sollte, ich glaube, das wird voll aufregend für mich. So ein Monolog, aber dann soll aber keiner da... Na, ich mache das ja nicht. Naja. Ja? Musst du ja auch nicht. Man zwingt dich auch keiner. Robert? Ja? Wollen wir den Schiedsrichter zu Wort kommen lassen? Wieso? Was meinst du, was der sagen wird? Was hältst du eigentlich von Bertie Buschmann? Aus, aus, aus! Siehste? Tschüss, Robert. Mann, Jetzt fang nicht an zu heulen, ey. Ich bin heute so weichherzig, ja. Das würde mich gleich ganz krank machen und mir die ganze Stimmung vermiesen, Robert. Oh Mann. Ach, Robert, du sollst doch nicht schmollen. Ach man, Robert, du weißt doch, dass irgendwie gerade so große Kinderaugen, die zu mir hochblicken und aus denen feuchte Tränen rauskullern, dass die mich immer wieder rühren können und weichklopfen, Robert. Und ich möchte aber nicht weich geklopft werden hier im Radio. Wie? Robert. Aber tschüss, ja? Ja, du sagst tschüss, Robert. Tschüss, Robby. Und aber gleich in die Falle jetzt, ja? Ja. Beim Freund. Mach's gut. Ja, ciao, mein kleiner Tag. Wer bist denn du da? Hallo? Ja? Hier ist Anna. Achtung, Sekunde der pädagogischen Bewährung. Anna? Ja? Tag, Anna. Wie geht's dir? Analog, würde ich da sagen. Wie geht's dir? Mir geht's nicht so gut. Ach so, nee, dann geht's mir doch nicht analog. Oder ich weiß nicht, wie es. Sag mal, für nicht so gut kicherst du aber ganz schön, mein liebes Mädchen. Ja. Ja, du bist doch nicht alleine. Du hast doch da wieder Auditorium, vor dem sich prima kichern lässt, oder? Nee, ich bin jetzt alleine. Ja, okay. Ich bin mit mir. Anna? Ja? Hast du schon mal am falschen Ende gespart? Nö. Nee, für ein Funktelefon hat es aber erreicht offensichtlich, ja? Das war der Anrufbeantworter. Das war, wieso hast du jetzt den Anrufbeantworter an? Ruft da gerade jemand bei dir an? Nee. Ich habe mich nur darauf gesetzt. Anna, mein Kind, du bist aber ein bisschen durcheinander, oder? Ja, schon. Anna, wollen wir uns jetzt mal unterhalten ein bisschen? Ja, können wir machen. Übers Thema ein bisschen? Was ist denn das Thema? Anna? Ja, ich könnte jetzt nicht. Sag mal, hat er wieder deinen Anrufbeantworter gekichert oder hast du dich auf deine Freundin gesetzt? Du musstest jetzt vielleicht doch die Situation. Alleine. Ja. Und dann willst du nicht ein bisschen mit deiner Anrufbeantworterin reden? Nee, die habe ich jetzt abgestellt. In die Ecke? Ja. Anna, wollen wir schon mal ein bisschen Schlüsschen machen? Wie? Wollen wir mal ein kleines bisschen Schlüsschen machen? Johnny hat ja gesagt, ich soll nett sein heute. Ich wollte ja eigentlich eine Geschichte erzählen. Ja, was denn für eine Geschichte? Ich will aber ja keine Geschichten haben, sondern ich will mich ja hier qualifiziert übers Thema unterhalten. Und wie lautet das Thema? Anna, denkst du, dass das eine Sendung ist, der man so leichtfertig gegenübertreten kann, wie vielleicht dem... Geht dem um Hexen, ne? Nein, wie vielleicht dem Geografieunterricht. Welche Klasse bist du denn, Anna? Ich gehe jetzt in die 8. Du gehst jetzt in die 8. Anna, mein Kind, du stapelst hoch. Wie? Du stapelst hoch. Warum? Das höre ich. Ey, ich gehe wirklich in die 8. Klasse. Ja, und du gehst aber nicht gerne zur Schule, ne? Du quälst dich immer hin, verachtest deine Lehrer und denkst, mangelnde Aufmerksamkeit ist eine wirksame Strategie, sich der Schule zu widersetzen. Stimmt's? Ja, sag ruhig ja, Anna. Ja. Nö. Und jetzt, Anna, ich rede einfach weiter unbeeindruckt von deinem Nein, denkst du, dass du mit mir hier so eine Art Lehrerfigur hast, ja? Und dass du dich nachlässig, wie im zum Beispiel Geografieunterricht dieser Sendung gegenüber verhalten kannst. Dem aber, Anna... Achtung, Sekunde der pädagogischen Bewährung. Ist nicht so. Tschüss, Anna. Finde ich jetzt aber gemein. Ja, jetzt macht man aber einen Knicks und sagt schön Tschüss zum Onkel. Das finde ich überhaupt nicht spaßig. Anna, es fällt mir auch nicht leicht, das ist ungerecht, hier ja? In so einen belehrenden Ton zu verfallen, aber verfallen zu müssen. Allein durch deine renitente, jugendliche Achtklässlerinnenhaltung. Er hat was gegen Achtklässler. Achtklässlerinnen? Eben Klässlerinnen. Ist ja auch egal. Habe ich nicht. Aber wenn sie nicht eifrig sind und die Haare nicht ordentlich zu einem Zopf geflochten haben und die Hände auf dem Tisch, dann schon. Ich habe aber einen Zopf. Aber die Hände nicht auf dem Tisch. Tschüss, Anna. Mann, oh Mann. Kinder, Kinder. Geil. Findest du das schön, dass man mit so einer obszönen Bemerkung hier in die Sendung einzusteigen? Was sollen denn jüngere Anrufer von dir denken? Zum Beispiel Achtklässlerinnen mit gepflegten Haare. Keine Ahnung. Wer bist denn du? Thomas. Tag, Thomas. Hallo. Hast du wieder einen Funktelefonbesitzer, oder? Ja, ich kann mir nichts anderes leisten. Ja, was für ein Netz ist denn das? D-Netz. D-Netz. Eins oder zwei? Zwei. Siehst du, ihr kennt den Unterschied. Was ist denn der Unterschied? Zwischen zwei Zahlen, würde ich sagen, gell? Na, zwei klingt ein bisschen scheiße, oder? Naja. Würde ich sagen. Naja, nehmen eins. Ja. Dann nehmen eins? Ja. Ja. Von wo aus rufst du an? Aus dem Auto vielleicht auch wieder noch? Nein, wir sitzen hier im Garten, machen eine kleine Fete. Wir sind ja in der Nähe von Toro. Ach. Feiert ihr gewissermaßen auch Walpurgisnacht? Nein, wir machen... Sind auch Polizeieinsatzkommandos bei euch im Garten und passen auf, dass ihr keinen Unsinn macht? Nee, hier sitzt bloß ein kleiner Feuerlöscher, der wartet auf seinen Einsatz. Weil wir haben ein kleines Feuerlach und ja. So... Verstehst du? Ja, kann man denn mit dem Feuerlöscher reden? Naja, ich hab's noch nicht probiert. Ach so, dass du mir den mal geben würdest, den kleinen Feuerlöscher? Oh, das ist jetzt gemein, jetzt kann ich keine Antwort drauf geben. Ne? Ach so, na, also hast du denn überhaupt zum Beispiel den Thema der Sendung mitbekommen? Ja. Ja? Sparen. Und was? Sparen. Nee, nicht sparen, am falschen Ende sparen ist das Thema. Sparen ja. War letzte Mal in der Sendung. Mann, oh. Kinder, sag mal, für wen rede ich denn hier eigentlich? Also, ich meine... Also da komme ich mir ja doch ein bisschen blöde vor. Ich sitze hier im Radio, denke mir eine pädagogisch wertvolle Dramaturgie für die ganze Sendung auf, ausbaue das so schrittweise auf, wie man, sagen wir mal, guten Unterricht aufbaut, ja? Und dann überall wird mit Papierkugeln geworfen, schreiben sich die Hörer gegenseitig Briefchen, schicken irgendwelche Sachen hin und her, machen Unsinn und keiner hört richtig zu. Thomas. Oh, jetzt muss ich erstmal lachen. Oh, da ist man aber als Lehrer ein bisschen enttäuscht, ey. Ja? Soll ich dir mal was sagen an der Stelle? Ja, auch damit muss aufgeräumt werden. Richtig, ja? Hier wird das gemacht. Ja, nämlich, ach nee, das wird nach später gemacht. Damit muss aufgeräumt werden. Genau. Mit so einer Haltung. Ey, weißt du? Wie viel seid ihr da in eurem Garten? Jetzt muss ich mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hättest die antreten lassen sollen, richtig, in der Reihe der Größe nach und durchzählen lassen. Ach so, soll ich machen? Ja, mach mal. Und ich möchte aber bitte mal hören. Ich möchte, ja? Halt. 1, 2, 3, 4. Sag mal. Reicht das? Thomas, seid ihr da eine Wehrsportgruppe? Das kommt ja da aber derart militant rüber. Du hast gerade den Befehl dazu gegeben, also. Naja, aber doch nicht so militant, das kann man doch ein bisschen charmanter machen. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Also der 6. und der 7. Sag mal, seid ihr da einen Haufen von haschischrauchenden Wehrdienstverweigerern? Das kam ja derart lasch- und flaschenmäßig an hier. Mann, oh Mann, in Torgau? Ja, in Torgau. Der Torgauer, du. Torgau an der Elbe, genau. Ja, der pendelt aber von dem Extrem ins andere. Ja, du gibst ja immer den Befehl dazu, was sollen wir machen hier? Na, ich gebe nicht den Befehl dazu, hier militaristisch aufzutreten oder absolut Flaschenloser-Kiffer-mäßig. Sondern wie Menschen. Ja. Musst du da einen Torgau auch geben. Das gibt es auch. Ja. Wie viel denn? 7 Mal. Ach. So, Thomas. Ja? Du heißt doch Thomas. Ja? Wirklich? Ja? Ja? Ja. Ah, ich kann das ja von hier aus leider nicht überprüfen, weil ich will das mal so abnehmen. Ja? Hast du denn schon mal am falschen Ende gespart? Würde ich schon sagen, ja. Ja? Hm? So dass du jetzt mit der falschen Frau verheiratet bist, oder wie? Ah, siehst du? Da lachen die Frauen, die von dir missachtet wurden, ja? Die du auch hättest heiraten können und mit denen hättest sehr, sehr glücklich werden können, ja? Und jetzt nicht so einen Ehestress, wie du ihn hast, hättest haben müssen. Ja, gib mir doch mal eine von den Frauen, die gerade besonders laut gelacht hat. Mach ich. Ja. Ja, am falschen gespart, hat er wieder, ja, am falschen Ende gespart, hat er gedacht, ach, Rendezvous kostet, heiraten ist billiger, ja, dann trinkt die olle Muckefuck und jetzt muss man mal im Café sitzen und da kostet der Kaffee 3,50. Zu Hause ist es billiger. Hallo? Hallo? Na, du bist doch nicht die von Thomas Verschmähte. Jetzt gib mir mal hier, nee, jetzt, nein, ich will jetzt hier nicht mit irgendwie Kerlen reden, sondern mit Verschmähten. Jetzt hast du keine Vorstellung, was eine Verschmähte ist, wa? Eine Verschmähte, wer bist denn du? Ich bin der so Leute. Nein, ich will eine Verschmähte haben, kein Verschmähten. Jetzt guck mal da rum unter euren Torgauer Gesichtern, ja, wenn du da ein weibliches entdeckst und wenn es ein weibliches ist, was oben auf dem Kopf gewissermaßen durch Lockenwickler gekrümmte Haare und aber heruntergezogene von Bitterfalten durch furchten Mundwinkel hat, ja, dann ist es eine Verschmähte von Thomas Verschmähte und die würde ich gerne reden. Also guck mal, hier ja. Ist der Thomas, also hier meine Freundin, die hier neben mir sitzt, das ist die einzige, die ein bisschen weiblich ist hier und die will mit dir nicht. Und die aber ohne allzu sehr, oder wie? Mann, das echt, am falschen Ende gespart. Gemein, Thomas, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Wir haben jetzt ein plastisches Beispiel dafür, dass ja, knickrige Torgauer an kaum weibliche Freundinnen rankommen. An nur mäßig weibliche. Okay. Ich hatte schon mal bei euch angerufen, aber da sollte ich eigentlich ein Frühstückspaket gewinnen. Aber das habe ich leider noch nicht gekriegt. Das fand ich... Jetzt, Baby, jetzt kick mal auf die Uhr. Du siehst, dass es gleich 11:30 ist, ja? Und dass wir uns, weiß Gott, nicht in der Morgensendung... befinden. Und du wirst, wenn du ein eifriger Fritzhörer bist, dann kann ich dir die Garantie geben, dass ich im Morgenprogramm kaum, also extrem selten auftauche, mithin auch kaum jetzt Morgenstullenpakete hier verlose. Okay. Tschüss, Thomas. Tschüss. Ja, und geh ein bisschen in dich. Ja, du dir auch, ne? Ja, danke. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Ja, hallo, Kuttner. Ja, na, das klingt ja wie Birne. Na, das sparen wir uns denn am Ende. Mann, oh Mann, du, ich kenne hier aber meine Pappenheimer, alle. Ich kenne jeden Anrufer, jeden Hörer. Wir begrüßen uns hier mal mit Handschlag zur Sendung. Na, warte mal, das können wir irgendwie hier machen. Hoffentlich sparen wir uns das nicht. Mit dem Handschlag? Ja, jetzt. Ja, sparen wir uns doch. Ja. Ja, super. Ja. Aber das hat gesessen, du. Na, jo, Mann. Ja? Jo, Mann. Genau, pass auf hier, sparen am falschen Ende. Manchmal bin ich voll Beastie Boys. Dichter und Denker hier. Icke? Ja, Icke. Hallo. Und du sparst? Versuch mal, ich hab mir mal hier was aufgeschrieben vor langer Zeit und sowas. Ich muss das mal hier an die Öffentlichkeit bringen. Was, ein richtig Gedicht oder was? Naja, ich weiß nicht, ob man das ein Gedicht nennt. Hast du eine Gitarre zur Hand, Birne? Kann auch ein Witz sein. Oder kann auch Ironie sein. Auf jeden Fall kommt das irgendwie doch... Birne, hast du eine Gitarre zur Hand? Ey, vielleicht so eine elektrisch verstärkte, ey. Dann würdest du hier noch voll als 100 Watt Birne einnehmen in die Sendung. Nee, das ist keine Gitarre, keine elektrisch verstärkte. Nee, aber wie kommt das hier? Ach, das kommt... Sparen wir uns, wa? Ja, Birne ist ja kein Weihnachtsengelchen. Nee, doch. Das ist hier voll die Sparmaßnahme hier. Birne? Birne und Weigel fliegen Hubschrauber über Deutschland. Das war lange überlegt gewesen. Das jetzt... Ach, sie überlegen, wie sie das Volk erfreuen können. Kohl spart sich seine Gedanken und sagt, naja, wir können ja einen Zehner runterschmeißen. Ach, und Weigel sagt, ach, ein Zehner. Schmeißen wir noch einen Hunderter runter. Dann freuen sie wenigstens Zehn Bürger. Ja, und der Hubschrauber hat natürlich, der Pilot hat natürlich die beste Idee gehabt, weißt du? Ja, der schmeißt alle Bäde runter und dann sparen wir 80 Milliarden. Mensch, Birne, sag mal, den hast du dir selber ausgedacht? Nee, naja, klar, ich bin den selber ausgedacht. Du, der hat aber voll ins Herz der Politik getroffen. Ja, ne, muss ja auch so sein. Ich meine, das gehört ja irgendwie dazu. Ey, da hast du aber mit einem Fünfzeiler richtig ein Tabu berührt. Naja, ich denke mir mal, dass das so sein muss. Ja. Weil das ist ja das Zeitalter und ich meine, wo führt die ganze Sparmaßnahmerei hin? Ich meine, kick mal, ich geh zum Arzt, verstehst du, und darf neuerdings da echt meine Mark da lassen. Ja. Ja, und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ich meine, wozu bin ich ein krankenversichert? Wisst ihr, zahle am monatlich meinen Beitrag? Ja, und hol mir da ein Rezept ab und muss da echt... Da ist man schon krank, also schon geschädigt genug und dann entstehen noch Kosten, ja? Ey, na Kosten, aber was für Kosten? Und dann wird eingespart zum Beispiel, sparen sie ja auch am falschen Ende die Regierung, musst du dir mal überlegen, Kuttner, an ärztliche Geräte, Gerätschaften. Wisst die da? Regierung? Du meinst, dass sie jetzt die irgendwie alle ohne Sauerstoffzelt ans Pult treten im Bundestag? Das ist doch aber nett. Das wird eingespart, obwohl wir das ja brauchen. Das ist ja, wir brauchen ja so eine Regierung. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die Regierung selbst. Und die Regierung, ich denke mir mal, die sagen, naja, wir haben ja 10, was sollen wir mit 12? Sparen wir uns doch die 2 für den nächsten Fall, dann kann man das Geld irgendwie da verbrauchen. Was für 2 aber denn jetzt? Wiederum schon was? Ja nicht mehr das Geld. Kuttner, dann haben sie das Geld ja nicht mehr, weil sie das nämlich schon wieder ausgegeben haben, weil sie gedacht haben, naja, geben wir das jetzt aus, dann haben wir, naja, was weiß ich, das ist ja alles hin und her. Spar hin, spar her. Naja, und am falschen Ende sparen. Ich glaube, Kuttner, ich spare nur am falschen Ende und ich fahre damit aber ganz gut. Na, aber am falschen Ende sparen heißt doch eigentlich, dass dann im Nachhinein Kosten entstehen, die viel größer sind. Ja, wo sparst denn du selber am falschen Ende? Naja... Ich spare am falschen Ende, die Kosten sind dadurch auch höher, aber so finanziell, wie soll ich dir das jetzt klar machen, ohne dass du da von Orca fällst, habe ich keine Einbußen. Also irgendwie hat es da sein Uhrwerk, weißt du? Das geht da richtig rum, ohne dass es stehen bleibt und das ist gut. Birne? Warten. So wie du redest, mit einer gewissen Unpräzisheit, aber doch, dass man zuhört, könntest du gut Politiker werden. Naja, ich denke mir mal, dass ich bei Fritz doch ganz gut... politisch auf der Höhe bin. Ich meine, das müsste doch reichen. Weißt du? Ja. Ich will da nicht so weit hochgehen und so weit hinausgehen und so. Nee, das ist aber toll. Da wärst du, glaube ich, auch ein Politiker anderen Typus in der durch die Bescheidenheit, die dich auszeichnet, Birne. Naja, klar. Ja, das ist ja unter Politikern nicht so verbreitet. Ja, ich meine, du hast mal gesehen. Ich meine, meinst du, ich könnte als Politiker auftreten oder was? Birne, du siehst doch gut aus. Ja, naja, ich meine... Naja, wenn du meinst, dass ich gut aussehe, damit macht man noch lange kein Politiker. Nee, du bist voll fotogen. Ja? Nochmal mit einem Gelkamm durch die Haare und ein bisschen Rouge aufgelegt und du kommst toll im Fernsehen. Ja, aber Kuttner, du sparst aber auch am falschen Ende. Muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Wen meinst du jetzt? Du musst auch Kritik vertragen können an der Musik. Weißt du, da spare ich mir wiederum die Ohrenschmerzen. Da bin ich gezwungen, dann immer so ein bisschen leiser zu machen, dass ich nicht ganz... meinen Ohrenschmalz verliere, weißt du? Was, wieso? Also, ja, naja, ich meine, gut, wir haben morgen den 1. Mai, das ist da, was weiß ich, heute ist Waldpogesnacht oder sowas, da tanzt ja die Hexe da, was weiß ich, im Kreuzberg, was um Marien-Oranienstraße oder wie die Dinger da auch heißen. Ja. Ja? Ja. Aber wenn du da so eine Musik spielst, ich natürlich als Außenseiter, ich muss das mal so sehen, weißt du, kommt mir so vor, als wenn das da so kleine Parolen, Kampfparolen sind. Lässt mir einfach, Birne, weil ich weiß, wie du aussiehst, ich kenne deine musikalische Ausrichtung, aber du kannst mir glauben, auch dazu lässt sich Pogo tanzen. Naja, klar, ich kann, Pogo, naja, ich meine, ich finde das nicht gut, wenn die da jetzt auf eben mal, passt mal auf, ich werde das mal so bringen, ich hoffe, das Fest, was da in den Außenbezirk von mir aus jetzt gesehen abläuft, das soll da friedlich... Meinst du, dass ich mit der Musik hier Menschen aufputsche? Was? Meinst du, dass ich mit der Musik jetzt hier möglicherweise Menschen aufputsche? Na, weiß ich nicht. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ich meine, das ist auch so eine Sparmaßnahme, das sparst du dir denn am falschen Ende und dann überlegst du, war das richtig oder war das falsch? Überlege ich ständig. Und, was kommt da raus bei deiner Überlegenheit? Musik. Tschüss, Birne. Sorry. Der Mann mit dem Panama-Hut. Ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. So, Und das jetzt nämlich endlich mal Nina Lizell, ja? Mit ihrem großen Erich Honecker-Porträt. Insofern auch ein erster Mai-Song. Panama Hut, der Show. Seinen Hut ins Genick. Und sang wie ein Liedchen vom Glück. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Nirgendwo möchte er fehlen. Er kennt die Welt, das ist klar. Er kann Geschichten erzählen, davon ist die Hälfte nur wahr. Von Affenfang in immergrünen Wäldern, von Haifischjagd im weiten wilden Meer. Und dabei lacht er, als ob das alles selbstverständlich wäre. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, der Show. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, der schon seinen Hut ins Genick und sang wie ein Liedchen vom Glück. Oh, Kinder, wie die Zeit vergeht, ey. Hier ist jetzt schon wieder 20 Uhr und 31. Bei 1 wart genau richtig pünktlich. Prima Zeit für Nachrichten. Kurzinfo. Feststimmung. Etwa 10.000 Menschen feiern heute Abend auf dem Berliner Kollwitzplatz die Walpurgisnacht. Um Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, stellten die Veranstalter eigene Ordnungskräfte. Verständigung. Großbritannien hat sich zu weiteren Maßnahmen gegen die Rinderseuche BSE bereit erklärt. Dies hatten die Agrarminister der EU am Abend in Luxemburg gefordert. Antiterrorismuspakt. Die USA werden dem am Abend unterzeichneten Abkommen zufolge Israel mit 100 Millionen Dollar unterstützen. Die Gelder sind für die Suche nach Bomben und für die Ausbildung von Experten bestimmt. Pleite. Für die Bremer Vulkanverbund AG soll um Mitternacht der sogenannte Anschlusskonkurs eröffnet werden. Ein Vergleich mit den Gläubigern ist nicht zustande gekommen. Betroffen sind mehr als 4.000 Beschäftigte. Sport. Fußball. Die Bundesliga-Ergebnisse von heute. Rostock-Freiburg 1:0, Schalke gegen Stuttgart 2:0, Uerdingen-Leverkusen 3:0 und Karlsruhe gegen Dortmund 5:0. Wetter. Abends und in der Nacht etwas Regen bei 8 bis 6 Grad, morgen wolkig mit Schauern 14 bis 18 Grad. Verkehr. Keine Meldung und wir wünschen euch weiterhin gute Fahrt. Siehst du den doch sehr gut ohne eklig erhobenen nackten Zeigefinger. Du hast ja so recht. Ja, ein charmanter Blick tut's doch auch. Da mache ich doch eine Menge dafür. Ach so, echt gut. Das war dann Fritz Kurzinfo mit Gerald Kötter-Heinrich. Stimmt willst, auch. Willst du noch was Privates sagen an die Hörer? Oder überhaupt an irgendjemand anders? Grüßen? Willst du jemanden grüßen? So kann ich noch jemanden grüßen? Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, Verkehr eigentlich, aber kann ich noch jemanden grüßen? Vielleicht grüße ich mal diese 10.000 da. Die ja. Hören das dann alle auf einen Mal. Ich bin mir ganz sicher, die sitzen alle da mit groß aufgerichteten Ohren und lauschen dem Radioprogramm. Ey. Ich weiß. Hi, hier ist MCO von Mr. Edge on the Gang. wir sind wieder da. Wir spielen lustig auf. Kommt alle vorbei und wir sind so gut drauf. To party with Mr. Edge once again! Am 8. Mai in der Arena in Berlin. Live! Natürlich präsentiert von Fritz! Und jetzt wird gleich weiter gejingelt oder getrailert oder wie das heißt. Zack! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und gleich wird auch zum Thema, das lautet, am falschen Ende gespart, Ausrufezeichen, Entsetzen, ein Thema, wie es Hans Meiser nicht besser bewältigen könnte, telefoniert unter der Potsdamer Nummer 0331. 74 81 110. 0331 ist die Vorwahl von Potsdam, 74 81 110. Vorher aber noch zur Entspannung, ein bisschen zum Relaxen und um die spannenden 26 Minuten, die uns noch vom 1. Mai trennen, zu überbrücken, eine Musik. Wenn der Leser Witzen singt und ein Erdkapitel sein Ende, gibt es wieder frische Wind, noch zur Übung ins Gelände. Jeder Leser ist, der ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist, steigert das Tempo immer mehr, ja, weil der Schwung wie bisher immer wieder kampfbereit. Aufgebot erneuert, werden treu dem fahlen Eid noch mehr Salben abgefeuert. Jeder Leser ist, der ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist, steigert das Tempo immer mehr, ja, weil der Sprung wie bisher. Tausend rote Wolken blühen, tausend treue Taten, die uns mit der Jugend kühn noch einmal so gut geraten. Jeder Leser ist, der ein Schrittmacher ist, der ein Schrittmacher ist, steigert das Tempo immer mehr, ja, voller Schwung wie bisher. Also wenn ich so mein Archiv durchgehe und mir manchmal olle Musiken anhöre oder einfach raussuche, da gibt's glaube ich wirklich zwei große Kategorien oder drei, immer diese eben sind völlig langweilig. Dann gibt's welche, die haben so den Charme, den seltsamen Charme wirklich großer Naivität, und dann gibt's welche, und dazu gehört das letzte dazu, die haben einfach nur den herben Charme des extrem Debilen. Ja, so einen Text muss man sich ausdenken können. Jeder Reservist, der ein Schrittmacher ist. Hut ab, da packt mich dann doch Bewunderung. Tag, wer bist denn du? Hier ist Kerstin aus L.A. Kästchen? Kerstin. Kerstin? Mhm. Aus L.A.? Mhm. Was ist ein L.A.? So ein Vorort von Ludwig Feld oder was? Nee, Leipzig. Leipzig? Ach, Leipzig heißt dann L.A.? Mhm. Wieso denn das? Ja, Leipzig. L.E.I.P. Ach, L.A. L.A. Ja, die Sachsen, die kann nicht so weit denken, ne? Die kommen über das L.E. nicht drüber hinaus. Wer kann nicht so weit denken? Die Sachsen. Ich bin ja jetzt auch über der L.E. nicht rausgekommen. Ja. Du merkst, aber ich bin gleich ein Reservist, der ein Schrittmacher ist. Also selber ein bisschen reserviert gleich. Ist reserviert. Kerstin. Du bist jetzt im Grunde genommen qualifiziert, nach Leipzig zu ziehen. Rufst du jetzt direkt aus Leipzig an? Mhm. Ach nee, glaube ich dir nicht. Doch. Ehrlich? Ja. Na sag mal, hättest du denn jetzt so ein flötendes Sachsenstimmchen in der Nähe, dass du das vielleicht wenigstens vom Dialekt her belegen kannst? Nee, nicht so richtig. Warum nicht? Bist du jetzt ganz alleine? So ziemlich, ja. Was heißt denn so ziemlich? Und da hörst du jetzt aber Fritz? Nee. Ach, du rufst jetzt einfach auf Verdacht an? Ja, also ich komme ja nicht aus Sachsen, ne? Nee, das merke ich. Zwangsversetzt und von daher... Ach so, kriegst du da auch Buschzulage? Wie der Westler, ja, wenn er in den Osten geht? Mhm. Nee, echt? Nein, ich studiere hier. Ach so, was studierst du da? Journalistik. Journalistik? Ja. Ach, toll. Nee, ist mir eigentlich peinlich, ne? Wieso denn? Ja, weil... Heißt das immer noch Rotes Kloster? Nee, wa? Damit kannst du ja mal jeden Ostjournalist... Also ich habe ja Gott sei Dank nicht Journalismus studiert. Ja, das hieß immer Rotes Kloster. Ja. Ja. Und jeder, der Journalistik studiert hat, dem ist es immer ein bisschen peinlich. Naja. Außer so ganz hartleibigen. Wie heißt denn das jetzt? Hat das noch immer einen Namen irgendwie? Nee. Nee, ist nicht mehr. Nee. Ja? Aber ich wollte dich eigentlich fragen, weil doch morgen der 1. Mai ist, ja, ne? Ob du denn noch die DDR-Nationalhymne singen kannst. Konnte ich nie singen, immer nur summen. Ich bin ja schon in der Zeit groß geworden, als der Text verboten war. Kannst du nicht, nee. Weißt nee. Du denn... Würdest du jetzt Deutschland eigentlich Vaterland singen wollen? Kommt man sich doch ein bisschen bedeppert vor, oder? Ja, ich sing's ja nicht, ne? Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, das eigentlich schon mal, Vaterland. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Wie sah dann von der Anzahl her der Sorten ein durchschnittlicher DDR-Gemüse- und Obstladen aus? Fragst du mich jetzt? Ah? Na, zwei Köhler, rot und weiß. Falsch. Wieso? Bei Mohren und Äpfel gab's auch noch. Damit bist du leider durchgefallen, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ach, das kann ich schlecht sagen. Kick mal, als Berliner, da warst du ja immer voll privilegiert, ja? Ja, da, ihr habt ja zum Beispiel Haarmilch. Haarmilch? Im Obst- Siehste? Und Gemüseladen? Nee, überhaupt grundsätzlich. Mensch. Ihr habt's aber im ganzen Lande nicht. Du hast aber nicht auf dem Bauernhof gewohnt. Nee, aber ich habe jetzt versucht, mich jetzt eher der Leipziger Mentalität anzu... Ja, die haben ja nur Rot- und Weißkohl gekriegt. Während in Berlin, da hast du schon recht, da gibt es Möhren, Mohrrüben und Äpfel teilweise auch noch. Grüner, grässlicher. Aber wie gesagt, bist du jetzt bei unserem Test durchgefallen. Wieso bei unserem? Wer bist denn du noch? Ja, ich spreche jetzt für ein Seminar. Ach so. In dem es darum geht, ein richtiger Kultmoderator müsste diese beiden Fragen... Wer Kultmoderator sagt, fliegt sowieso gleich raus oder kriegt ihr Hauen, wenn der Arm lang genug wäre? Siehst du, und Leipzig ist schon etwas weiter entfernt. Ich will jetzt ja auch widerlegen, ne, weil ich bin ja der Meinung, dass nicht. Ja, wunderbar. Ja? Da würde ich aber heftig unterstützen, einen Bemühen. Ja, und das Problem bei uns ist aber, dass unser Seminarleiter darauf besteht, dass du doch... Ja, dann würde ich, wenn du dem scheuerst, wäre ich dir sehr dankbar. Aber ja, richtig. Du bist nicht da dran, aber wieso machst du das jetzt an Mohrrüben und... Beim ORB arbeitet der? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Vielleicht kann ich selber scheuern. Klein. Klein? Ist aber ziemlich groß. Ach. Hm? Der heißt aber trotzdem Klein. Konstantin mit Vornamen. Aha, na den werde ich mir mal rauspacken. Ja, und der meinte... Da werde ich morgen aber mal den ORB hier antreten lassen. Ja. Und sagen, der große Klein soll mal vortreten. Du meinst, wenn ich jetzt sage, dass du das widerlegt hast, müsste er mir das so abnehmen? Ja. Meinst du? Ja. Ja? Ja. Das war jetzt alles? Du wolltest mich jetzt bloß auf Herz und Nieren und Möhren und Äpfel prüfen. Und Weiß und Rotkohl. Ja, wie gesagt, damit schon weil wir waren ziemlich geschockt davon, dass... Und sag mal, Schwarzwurzeln, die sind bei euch überhaupt ja nicht aufgetaucht im Seminar? Schwarzwurzeln? Ja, da war ja bei regelrechte Schwarzwurzelschwämmen. Gab's die? Ja. Ach, siehst du? Darüber wird wieder nicht geredet. Ja? Das wird dann unter dem Mantel des Schweigens. Da wird wieder DDR-Geschichte madig gemacht und verleugnet. Schwarzwurzel gab's. Schwarzwurzeln sind ja so dunkel, dass man die in einem grauen Gemüseladen ja nicht so wahrgenommen hat. Ja. Jetzt aber eine dünne Ausrede, du. Das Thema heute ist eigentlich am falschen Ende gespart. Fällt dir denn dazu was ein, liebe Leipziger Kerstin? Am falschen Ende gespart. Ja, hast du schon mal am falschen Ende gespart? Hab ich schon mal am falschen Ende gespart. Ja, langes Fädchen, faules Mädchen, hm? Ey, komm, so nicht, ne? Nee, das wäre auch nicht am falschen Ende sparen, das wäre am falschen Ende verschwendet. Nee, also eigentlich so sparen und so halt meine Probleme mit, ne? Ja, aber am falschen Ende spart man doch gern und schnell. Am falschen Ende? Sodass man sich hinterher ärgert. Nee. Nee. War nicht. Deswegen wohne ich ja in Leipzig, ne? Ja. Das versuchst du jetzt aber, mangelnden Inhalt versuchst du mit Stimme wettzumachen, merke ich gerade. Nee. Ich bin jetzt so überrascht von deinem Thema, weil doch. Wir leider Gottes... Ey, du willst doch Journalistin werden, ja? Kann man nicht alle auf Seite 1 nee, schreiben? Nee, ich will eigentlich bloß Moderator werden, also von daher so Journalistin. Moderatorin, ja? Geschlechtsbewusstsein ist, glaube ich, eine enorme Voraussetzung für die heutige Zeit. Meinst du? Mhm. Du müsstest jetzt sagen, du möchtest Moderatorin werden. Ja, genau das habe ich eben gesagt, dass du das sagen müsstest. Okay, sollen wir nochmal anfangen? Nee, aber das ist irgendwie natürlich journalistische Qualifikation, ja? Nachsprechen. Ja, siehst du, ne? Das kann ich doch schon. Super, Hut ab. Siehst du? Ja, Kerstin. Ja. Dann danke ich dir also für meinst deinen... jetzt, Kultmoderator haben wir jetzt Jetzt gesehen. Danke ich dir für deinen herzlichen Anruf. Ja, kein Problem. Ja? Okay. Bist du echt in Leipzig? Ja. Wie ist denn das Wetter da unten bei euch? Dunkel. Ah ja, hier aber auch, du. Ja? Ja, nein. Da haben sie ja wieder überall, haben sie ja geschafft, dann doch überall ein einheitliches Wetter in unserem ungeteilten Vaterland. Schwefelwolken sind. Zu verteilen. Ja, Schwefelwolken sind. Schwefelwolken? Nee, hat's hier nicht. Nicht? Nee. Naja, aber bei uns halt, ne? Ja. Musst du mal vorbeikommen. Gut. Kannst du dir angucken. Schwefelwolken? Damit muss aufgeräumt werden. Kerstin, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Hi, wer bist denn du da? Hallo. Hallo? Hallo? Hi! Ey, ein junger Mensch, prima. Ach, ja, ruft ja bisher nur alte Pack an heute. Hallo. Wer bist du, Susanne? Nadine. Nadine? Ja. Ja, du hast ja so einen Keks in der Stimme. Bei Spremberg. Bei Spremberg? Ja. Na, da bin ich aber voll aufgeregt. Endlich mal Spremberger. Ja. Ei, vielleicht sollte da doch mal jemand ein bisschen mit Wasser werfen, wenn die jungen Menschen so außer Rand und Band geraten. Musik trinken. Wie bitte? Kannst du mal vernünftig Musik trinken. Nadine? Ja? Das ist eine Frage, die eigentlich einen Rauswurf verdient hat. Was? Das ist eine Frage, die einen Rauswurf verdient hat. Gott sei Dank, dieser Scheiße, ey. Bring vernünftig Musik, du Hund. Ey, ihr Vögel, sag mal. Was? Warum seid ihr so verheiratet und versteckt euch hinter einem Telefongerät? Ey, das ist ja kacke, was du machst. Kommt ey. Her, Boxen, klare nee, Auseinandersetzung so unter Männern. Was? Ja? Was war Leute, was? Mann, mein Süßer, ich kann doch nicht die ganze Zeit jetzt Take Z spielen für dich. Ey, mach was Vernünftiges, ey. Ah ja, dann will ich mal sehen, ob ich hier meine David-Hasselhoff-Platte noch finde. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Hallo. Tag. Tag. Wer bist denn du? Ich bin der Prenzel. Du bist ja Prenzel. Hm. Ach nee, ich wohne in Prenzel, so. Ja. So. Schön. Ja. Ja. Und ich höre jetzt schon eine Weile deine Sendung. Ja. Und stelle mit auch schön. Ja, stelle mit Verblüfftheit fest, dass du heute am falschen Ende sparst. Wieso? An welchem Ende spare ich? Am Hörerende. Dass zu wenig Hörer zu Worte kommen, meinst du? Ist, und dass der Hörer sowieso das falsche Ende ist? Das, oder? Dass zu wenig zu ja. Worte kommen, kann man ja kaum behaupten. Nee, ich denke eher an der Qualität lässt es zu wünschen übrig. Also in der letzten halben Stunde hat sich ja nur kaum einer richtig geoutet, wo am falschen Ende gespart wird. Ja, na sag ich doch. Das ist ja meine Rede. Naja, aber meine doch auch, oder? Ich versuche doch immer zielbewusst darauf hinzuarbeiten. Genau. Ja? Und wenn die Mitte erstmal nicht zu erkennen ist, dann versuche ich es doch konzentrisch, mich ihr zu nähern. Ja. Das ist aber nicht so leicht. Nee. So. Was hat, um das Thema aufzugreifen? Also sag mal, du wohnst jetzt in Prenzl, aber heißen tust du ja doch anders, ne? Ich bin der Benni. Der Benni. Tag, genau. Benni, hast du denn schon mal am falschen Ende gespart? Ich hab schon oft am falschen Ende gespart. Ja? Ja? Wann hat das denn die dramatischsten Folgen gezeitigt? Oh, das lässt sich so ad hoc gar nicht sagen. Wäre aber schön, wenn es sich ad hoc sagen ließe, ja? Ansonsten macht es wieder einen sehr unkonzentrierten Eindruck, dein Anruf, verstehst du? Und dann ruft jemand an und sagt, ja, ich wohne hier im Berg und ich habe mir jetzt die letzte 10 Minuten angehört und da der Benni war zwar nett, ne, aber zum Thema hat er nichts gesagt. Das ist richtig. Also ich denke, das wäre in der heutigen Gesellschaft und dann sind wir wieder voll im politischen, jeder für sich am falschen Ende sparen. Jeder für sich? Jeder für sich und sparen. Wie sieht es aus? Ja, das, wenn das nicht so wäre, würde eine Menge überbleiben. Benni, sprich mal nicht von den anderen, sprich mal von dir. Wo sparst denn du am falschen Ende? Ich spare am falschen Ende, indem ich eine Menge Geld für ein Auto ausgebe zum Beispiel. Siehst du, das ist doch interessant. Fällt dir nämlich auch auf, dass Gespräche über Politik immer Gespräche über andere sind? Ja, das kann gut sein. Das ist komisch, ne? Ja. Das macht mich immer misstrauisch gegen Gespräche über Politik. Ja, möglich. Ja, da spare ich am falschen Ende. Du sparst jetzt quasi auf dem Auto? Nee. Nee. Du sparst am Auto? Ja. Also hast du kein Auto? Nee, ich hab eins. Aber du hast eins? Ja. Du sparst du nicht am Auto? Ja, doch, am falschen Ende. Inwiefern? Na, indem ich zu viel dafür ausgebe. Ist das sparen? Bist du noch da? Ja, ich glaube, ich werde langsam blöd im Kopf. Ach so. Das macht ja nichts. Das ist ja auch bei Pogelsnacht. Das ist natürlich immer die Frage. Da sind ja so Momente großer Unentschiedenheit. Ja, man ist vor die Frage gestellt, bin ich blöd oder sind alle anderen blöd? Ja, und dann ist man ja inzwischen nun aber auch Demokrat genug, ja, dass man sich so Mehrheitsentscheidungen zu beugen bereit wäre. Na? Ja, und dann möglicherweise davon aussieht, dass man selber vielleicht blöd ist. Aber das ist natürlich auch ein Gedanke, der einen sehr wurmt und den man irgendwie nicht gerne hat. Ich jedenfalls. Anderen mag ich da anders hin. Ach, mir fällt es ja nicht, dass ich blöd sein könnte. Nee, nee, das glaube ich auch nicht, dass es so ist. Ach, Benny, da danke ich dir aber. Ein zuhaltender Zuhörer. Ja. Was machen wir nun mit uns? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht sollten wir uns irgendwie verabschieden oder was? Das wäre ja glatt die Idee. Ja, Benny? Vielleicht kannst du nur eine lockere Scheibe auflegen und. Ja. Menschen gibt ja auch so ganz harmlose, da denkt man ja nicht, dass dran der 1. Mai auftaucht. Inzwischen ist es vielleicht doch relativ bekannt. Manne Krug. Kennst du ein Lied von Manne Krug, wo der erste Manfred Krug, wo der 1. Mai drin auftaucht? Also vom Hören sicher, aber ja? Titel wüsste ich jetzt nicht. Als ich rief nach dir, hör mal hin. Ja. Tschüss, Benny. Ja. Das ist jetzt Manne. Als ich rief nach dir, du hörtest nicht. Als ich Briefe schrieb, du lasest nicht. Als ich dich am Morgen traf, kein Wort, nichts. Störche zogen südwärts in die wärmere Welt. Unser grünes Schilf am See verfärbte sich gelb. Dann der Schnee. 1. Mai, ich suche dein Gesicht. Am Marx-Engels-Platz, ich find es nicht. Abends geht das Telefon. Du sprichst. Du. Und die Kinder singen, alle Vögel sind da. In der Sonne spielen sie Mama und Papa. Wir Ah, geht da hin, Herr Manne. Wir telefonieren ein bisschen weiter. Inzwischen hat sich auch der halbautomatische Anrufbeantworter dazu geschaltet. Wer jetzt hier nicht durchkommt, hätte die Gelegenheit 0331 anzurufen, 721 39 32 und da seine Falschspargeschichten auf Band zu reden, auf das wir uns die dann am Beginn der nächsten Sendung anhören können. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist zu erreichen mit der Telefonnummer 0331 für Potsdam, 721 39 32. Das dauert sicher. Ja, doch, jetzt geht, jetzt bewegt er seinen schlanken, gleichwohl sportlichen Körper in, na sag mal, was macht er denn da? Ja, der halbautomatische Anrufbeantworter soll bitte mal arbeiten. 721 39 32 ist die Telefonnummer. So, ja? Ja? Gut. Und meine Telefonnummer ist 74 81 110. Ach, der Kollege Gerald Kötter-Heinrich steht auch da und versucht einen dicken Daumen zu zeigen. Ein widerlicher Anblick. Tach, wer bist du da? Hallo? Hallo Gutner, hier ist Sven. Mann, Sven. Gutner. Endlich mal ordentlich eine Männerstimme wieder. Darfst du jedes Mal, Gutner. Ja, na, ich bin aber auch hell begeistert davon. Ich bin natürlich auch neidisch. Ich rufe schon immer öfter an, weißt du, weil ich merke, dass du es gut findest. Ja, ich habe ja vorhin, ach Gott, sag ich dir, ich habe ja vorhin wieder was gehört. Machst du das auch, bist du auch immer so erregbar, so durch Kriminalfälle und so eine Geschichten? Ich kenne Kriminalfälle. Ja. Auf den gucken. Ach, pass mal auf, jetzt müssen wir, hör mal zu. Da kommt fast eine Beschreibung einer Stimme, die fast meine sein könnte. Na? Warum kommt's denn hier nicht? Warum es hier nicht kommt, das sieht doch nicht gut mal. Nicht mir. Ach so. Och, ist das ärgerlich. Was ist das jetzt, Gunnar? Die Technik versagt vollkommen, oder? Wieso auch nicht? Wir versuchen es einfach mal normal. Ja, ich hab doch irgendwann ein Handy, oder? Passiert nichts. Ja, ah, ist das, sag mal du. Irgendwo habt ihr am falschen Ende gespart. Woran liegt denn das da? Jetzt gleich. Bist du noch da, Sven? Wir wiederholen noch einmal die Telefonnummer der Hinweisaufnahme so, des Landes. Danach kommt es dann gleich. Jetzt bleibt mal schön. Ja. Remzma hat mich auch am falschen Ende gespart. Ein paar Bodyguards hätten ihn 30 Millionen sparen lassen. So, jetzt. Sie hören im Folgenden die Stimme eines unbekannten Mannes, der im Zusammenhang mit der Entführung Jan-Philipp Remzma gesucht wird. Also, falls ich nicht gleich erwischt bitte jetzt. Berücksichtigen Sie, dass der Mann mit erhöhter Stimmlage spricht. Seine Stimmlage bei normaler, nicht erregter Sprechweise ist tiefer. Siehst du? Wie deine, ja? Erregt, ja? Verstehst du? Da ärgert man sich doch dann gleich ein bisschen. So, Sven! Gut, die haben von einem völlig unbekannten Mann geredet. Du bist doch ja auch nicht völlig unbekannt, oder? Nee, das hat mich ja dann auch wieder rausgerissen und außerdem hätte ich glaube ich mitgekriegt, wenn ich jetzt 30 Millionen hätte, wa? Dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier rumstehen. Hat dir auch gefallen, meinst du? Ja, nee, das wäre dann... Ja, aber erstmal so eine Beschreibung, ja, wenn das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Unbedarftere hören, ja, so eine Stimme, der Mann müsste eigentlich wahrscheinlich mit so hoher Stimmlage spricht, der eigentlich muss ja eine tiefere Stimme haben, da denken auch viele gleich, na, das kann doch nur der Kuttner sein oder dieser Strolch, so, ja, ja, und da wünsche ich mir dann doch natürlich eher eine Svenje Stimme. Ja, kann ich dir mal, es gibt Rezepte dafür, Kuttner, ist klar, ne? Ja, das sind so Männernamen, wa? So wie Johnny Walker, so Männernamen, ja? Wie kommst du wohl nur darauf? Mhm. Ach Mensch, ach, da hat aber hier deine Kirschlikörtrinkerin, hat aber heiser herzlich mitgelacht, ja? Meine Bernie, das war im Gegenteil einmal Kirschlikörtrinkerin, das war ein Johnny Walker-Trinker. Ach, ehrlich? Ja, ja. Mann, der hat aber eine Stimme, die würde ich meiner Freundin wünschen. Ja. Du wünschst deiner Freundin ja komische Sachen, ne? Ja. Kann der mal Test sagen? Nein, sagt er, hast du gehört? Ja, jetzt klang es ja eher die Stimme eher, wie wenn ich sie meinem Hund wünschen würde. Was hast du denn für ihn? So. Naja, der ist nicht unentschieden, der ist nicht ganz sicher, ob er was da ist, wa? Hund, Freundin oder Mann? Oder Busfahrer? Sven, was machst du eigentlich beruflich? Habe ich dich das schon mal gefragt? Gunter, das hast du schon mal gefragt, Louis. Da habe ich das gleiche geantwortet, was ich jetzt auch antworten werde, dass ich beruflich zurzeit gar nichts mache. Ah ja. Weil ich mich wo befinde, wo man beruflich nicht so viel macht. Ach, weil du schon immer noch wieder im Knast bist. Ja, ja, immer noch und schon wieder und überhaupt. Ach Mensch, macht ihr da auch Walpurgis? Ja, da ist ja schwer mit der Freundin, oder? Gerade. Ja, da macht ihr jetzt gerade Walpurgis? Ja, ja, wir haben nicht am falschen Ende gespart. Stehen nur gute Getränke auf dem Tisch. Ei, ei, ei. Ach, Kinder, ich... Das wäre ja Quatsch. Jetzt aber ich würde fast am falschen Ende. Ja. Gut noch. Wobei die Polizeipräsenz ist schon kaum zu übersehen, nehme ich mal an, ja, bei eurem Walpurgisnachtfest. Die ist völlig zu übersehen. Ach, ist zu übersehen im Moment. Ja, ja, in der Uhrzeit hier auf jeden Fall. Ne? Ja. Sven, du hast schon mal am falschen Ende gespart. Ja, also ja, sonst würdest du jetzt nicht sitzen. Am falschen Ende gespart, als ich dich anrufen wollte, hatte ich nämlich an der rechten Hand den Telefonhörer und dann liegt meine letzte Telefonrechnung und dachte mir, ach, sparst du das heute? Ne? Dann habe ich gedacht, jetzt sparen wir dich am falschen Ende, ruf kurz mal an. Ja. Und hatte ich doch nicht am falschen Ende gespart. Ja. Ach, dann hast du angerufen, hat zwar Einheiten gekostet, aber dir andererseits Seelenfrieden gebracht. Ja, siehst du, genau. Wunderbar, Sven. Ich würde einfach ins Bett liegen und sagen, siehst du, gut, ja, hast du mal angerufen. Hast nicht am falschen Ende gespart. Sven, da danke ich dir sehr für deinen Anruf. Gut, na, für den selbstlosen Anruf, ja? War wieder famos, ne, Kuttner? Ja, grüß die Freundin, ja? Alles klar, hau. Tschüss. Rein, ne? Tschüss. Ja, und schöne Grüße an Johnny übrigens auch. Tag, wer bist denn du da? Hier ist Anja. Tag, Anja. Hallo. Hallo. Ich darf mit einem Kompliment beginnen. An wen denn? An den letzten? Natürlich. Ach so, ja, klar, natürlich. Ja, also ich war... Lass dir ruhig Zeit, Anja. Ich rede auch ganz langsam. Ja? Also... Und nimm ruhig ein paar schöne Adjektive zusammen. Also du warst mit Stefan am Donnerstag in Cottbus. Und mit Stefan Schwarz. Mit Stefan Schwarz. Ja, und haben aber da kräftig vorgelesen, du. Ja. Ja. Natürlich war es nicht so toll, dass ihr eine Stunde zu spät gekommen seid. Pass mal auf, klar, ihr wart eine Stunde zu früh da. Oder so. Ja. Und, aber ich muss dann mal sagen, es war super affengeil. Ja. Total toll. Bloß, hey, du hast echt schöne Adjektive rausgesucht. Ich finde es immer ein bisschen eigenartig, dass die Leute dann wirklich bei allem lachen, was ihr sagt. Also wirklich, da kann man sagen, Hund. Ja. Selbst Schwarz hat dann bloß Hallo, Hallo gesagt und schon hat er Lacher irgendwie. Peinlich, ja. Andererseits war ich natürlich auch neidisch. Als ich das gemacht habe, hat es nicht so gut funktioniert. Ja. Aber Anja, wir müssen jetzt zum Thema reden, ja? Ja. Genug des Lobes? Trotzdem, weil er davon eigentlich kaum genug kriegen kann. Ja, bei mir geht es eigentlich darum, dass ich Angst habe, noch am falschen Ende zu sparen. Ach, wieso denn das? Ja, ich fange ab nächsten August meine Ausbildung an und jetzt weiß ich nicht, welche Versicherung ich nehmen soll. Welche ich weglassen soll und welche ich nehmen kann. Ja. Und welche Versicherung hast du denn jetzt alle so zur Auswahl? Blitzschlag und so eine Sachen auch alles? Ja, und Glasversicherung. Glas, ja, Glasversicherung. Was studierst du denn? Nee, ich werde dann Beamtin. Beamtin? Ja, bitte kein Kommentar. Inwiefern wirst du da, in welchem Bereich dann? Hundesteuereintreiberin? Nein, Allgemeinsteuern im Finanzamt. Ei. Kein Kommentar, habe ich gesagt. Ja. Ja, da würde ich gerne eine Glasversicherung abschließen. Du, ja, kannst aber sicher sein, ja? Und auch gegen Feuerbrünste. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, und wenn es soweit gibt, eine Anpöbelversicherung. Ja, naja, ich werde mir das natürlich nicht auf die Stirn schreiben. Das wird aber schön, was für jedes Anpöbeln kriegt man, sagen wir mal, 80 Mark? Ja. Ja, dann, dann gelten lassen und spaziert man noch stolz durch Cottbus und sagt, ha, Kinder, ich arbeite beim Finanzamt. Nee, das ist ja nicht in Cottbus. Ach so, nee, wo denn dann? In Hessen, ganz weit weg. In Hessen? Ja. Im Cottbus wollen sie mich nicht. Aber da musst du jetzt in Hessen die Steuern eintreiben. Ja. Oder wirst du ein schweres Los haben, ey. Da kenne ich wenigstens niemanden. Kann ich niemanden auf die Füße treten. Ja, nee, du bist dann aber natürlich die Steuer-Osthexe wahrscheinlich. Naja, das weiß doch keiner. Ja, also wie gesagt, Feuerversicherung wäre ganz wichtig. Ja. Deswegen werde ich mir jetzt mal eine Wohnung mieten und keine kaufen. Ja, richtig. Vielleicht solltest du mit Zelten anfangen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das haben schon viele Leute gesagt. In Hessen? Ja? Ja, in Hessen. Ah ja, da wohnen ja die hässlichen Deutschen. Da muss man aufpassen. Naja, da komme ich ja jetzt. Dude. Ach, stimmt. Ja, durch eine gut aussehende Cottbusserin. Ja. Ja, wird jetzt Hessen beglückt. Andererseits auf Seiten der Steuereintreiberei. Ja. Oh. Schwere Konflikte. Das wird vielen hessischen Männern das Herz zerreißen, ja? Ja. Sie werden wissen, mit der jungen Frau jetzt Kontakt zu haben, was man gerne hätte, kann mächtig ins Geld gehen. Vielleicht sollte ich dann immer lügen. Was den Beruf angeht. Ach so. Nee. Da müssen die durch. Ja? Wer dein Herz erobern will, ja, der soll vorher seine Steuererklärung ausfüllen können, ja? Und zwar ohne Spiel. Ja, dass du dann auch nicht an jeden Pöbel oder Mob gerätst, ne? Genau. Ja, Leute, die ihre Steuererklärung nicht ausfüllen, sind ja von vornherein asozial, die würde ich ausschalten aus dem Kreis potenzieller Verlobter. Ja, kann ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. Gibt's noch irgendwelche weiteren Lesungen? Also jetzt mal Werbung in eigener Sache von dir. Irgendwie noch im Raum Brandenburg, wo man nochmal hinfahren könnte? Oder hast du da keine Termine im Kopf? Ah, nicht nur, dass ich ungern Werbung in eigener Sache mache, ich bin auch zu doof und wisset ja nicht. Aber gibt noch Lesungen. Ja? Ja. Gut, immer schön Fritz hören, da sagen die das öfters an, so, ja. Ja, das habe ich in letzter Zeit versucht, aber irgendwie kam nichts mehr außer Kopfwurst, also. Ja, Nee, aber passiert wieder. Okay, tschüss, okay, Anja. Tschüssi. Hallo. Hallo. Ja? Ja. Da ist Andreas. Tag, Andreas, sag mal, hast du ein bisschen aufgepasst? Wie ist denn die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Siehst du nicht aufgepasst, sag ich sie selber. 721 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter wartet auf Anrufe von euch und ihr könnt da kurze, klare Geschichten zum Sparen am falschen Ende erzählen. Die werden dann aufgezeichnet und ihr habt die Gelegenheit, das zu kontrollieren, was ihr selber gesagt habt. Ihr habt, hört es nämlich in der nächsten Sendung möglicherweise. Andreas! Ja? Ja? Was los? Ja, hab ich dich angerufen? Immer wieder dieselbe blöde Frage. Die hättest du dir sparen können. Am falschen Ende nicht gespart. Na, warum soll ich sparen? Geld ist doch zum Ausgeben da. Jeden im Geld. Hast du schon mal am falschen Ende gespart? Nö, eigentlich noch nicht. Mann, Andreas, da bist du fehl in der Sendung. Die Sendung, das Thema der heutigen Sendung lautet Sparen am falschen Ende. Klar? Klar. Notier dir das. Bringt dir allerdings nicht allzu viel, wenn du dir das notierst. Weil die Sendung ist in 55 Minuten zu Ende und die nächste Sendung wird ein anderes Thema haben. Trotzdem vielen Dank, Andreas. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Hallo? Na sag mal, sind wir jetzt schon eingenickt oder was? Setzen wir uns vor das Radio, um zu schlafen oder vielleicht ordentlich zuzuhören? Ja, ich bin schon ein bisschen eingeschlafen. Mann, jetzt bin ich ein bisschen misstrauisch, was deinen Beitrag jetzt betrifft, der ja jetzt hier vorgemeldet ist. Ja, das Thema am falschen Ende sparen, sagt dir das was? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal so anrufen. Irgendwie schon, also. Irgendwie ist aber auch nicht gerade präzise. Naja, eigentlich wollte ich ja nur mal so, Lass es. Guter seelischer Mülleimer? Nee, Quatsch, nee. Ecke? Ist ja scheiße, ja. Ich als seelischer Mülleimer? Ja, nee, du hast genug zu tun. Hast du jetzt gerade seelischen Müll? Wolltest du mich jetzt im Rat fragen? Ja, naja, ich weiß nicht. Manchmal ist es ja doch besser, selber Erfahrungen zu machen, ne? Aber du hast schon recht, ein Rat und dann kann man ja... Naja, worum geht's denn? Dann sage doch mal, jetzt hast du ja mich ja doch gleich wieder an meiner weichen Stelle gekriegt, ja? Da, wo ihr gewissermaßen das Lindblatt gelegen hat? Naja, so an Wutausteilung darfst du nicht sparen, verstehst du? Sonst wirst du ja krank. Ja, manchmal sind mir Kranke lieber als Wütende. Nee, ich meine jetzt nicht so, wie du denkst, hier irgendwelche Radikale irgendwie, die da so einen endlosen Kreislauf haben von Wutablagerung, wisst ihr? Ja. So hatte ich meine. Wie teilst du deine Wut aus? Naja, ist eine geistliche Wut muss raus, ne? Und da ist geistlich oder geistig? Ist ein Unterschied. Geistige. Ah, gut. Ne? Ja. Manchmal ein bisschen doof, wenn du da nicht darfst, wisst ihr? Ja. Dann waren wir jetzt ein bisschen allgemein, wa? Ja, ich meine so schulisch oder arbeitsmäßig ist ja dann echt doof, wenn du da, naja, Gesellschaft halt. Ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen allgemein. Ja, aber das, ja stimmt, aber das muss ich wahrscheinlich irgendwie selber. Deswegen rufe ich vielleicht eigentlich nur an. So. Das ist mein Beitrag, wisst ihr? Ja, das war eine ziemliche Allgemeinheit von dir. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Naja, mach weiter so. War irgendwie toll, wieder das zu machen. Ja, bleibt mir ohne Standard übrig. Gut. Tschüss. Okay, ciao. Kinder, ist jetzt schon 11:56. Im Grunde ist 1. Mai. Wie sollte man das besser und feierlicher beginnen als ein von Heiner Müller vorgelesenes, mit einem von Heiner Müller vorgelesenen Brechtgedicht und anschließend gleich so ein richtiges 1. Mai-Lied von Tokotronic, ja? Die Qualität von Heiner Müller, nicht die Qualität von Heiner Müller, sondern die Qualität dieser Aufnahme ist nicht die beste, aber warum soll immer nur das Beste im Radio gesendet werden? Das ist nämlich auch nicht schön. Ich lese aus den Kinderliedern von Brecht ein Mailied 1950. Mailied. Am 1. Mai gehen Vater und Mutter in einer Reihe, kämpfen für ein besseres Leben, Fron und Armut darf es nicht geben. Da sind wir auch dabei. Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot, nur der Feige duldet Not. Es ist Monat Mai, im Acker die Hälmchen stehen Reihe an Reihe. Das wird reiche Ernte geben, lasst uns kämpfen, lasst uns streben, dass es die unsere sei. Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot, unser die Arbeit, unser das Brot. Das klingt heute wie ein Märchen, aber was spricht gegen Märchen? Und wichtig ist, fällt mir immer wieder auf bei solchen Sachen, man kann darüber lachen jetzt, weil es so jenseits aller Realität oder

ist schon ein bisschen schwierig. Ich komme ja als erwachsener Mensch dann doch ein bisschen doof vor, wenn ich jetzt hier im Studio laut gröhlend stehe. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Insofern habe ich davon abgesehen, hier laut gröhlend im Studio zu stehen und zu singen. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Das war ein Tokotronic. Dass die morgen im Loft spielen, übermorgen im Loft spielen und am Freitag im Waschhaus, glaube ich, in Potsdam dürfte sich rumgesprochen haben, wer und nicht zumindest im Geiste den festen Vorsatz gefasst hat. Och, da müsste ich eigentlich hingehen, egal ob er hingeht oder nicht. Den kann ich auf den ersten Blick erstmal nicht leiden. So, jetzt zeig nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, weil der völlig deprimiert ist. Nochmal durch, 721 39 32 in Potsdam. Das hat die Vorwahl 0331, da kann man dann anrufen. Und meine Telefonnummer hier, man muss sie schon immer mal sagen, aber ich lasse einfach mal durchsagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Hallo. Hallo. Hallo. Hey. Nein. Na, wir zwei haben unseren Spaß, hä? Okay. Hey, wer bist denn du? Ah, und sonst? Du hast nicht so Brüder, kriegt ja deinen Schreck. Entschuldigung. Wer bist denn du? Konrad. Hey, Konrad! Was? Wie alt bist denn du? 14. Mann. Ja. Und morgen ist frei, wa? Ja. Ja, da können wir noch ein bisschen aufbleiben, Radio hören. So. Ja, und unter der Decke D1 telefonieren. Ja. Konrad! Ja. Mensch, Konrad! Na, was ist los? Na, prima, alles klar auf der Andrea Doria, wie Udo Lindenberg immer gesagt hat. Den kann ich nicht ab. Kannst du nicht ab, ne? Der kann inzwischen ohne mehr ab, aber der hatte große Zeiten. Aber jetzt muss er Fanny van Dan Lieder singen, um den Ruhm Fanny van Dans weit ins Land zu tragen. Das finde ich sehr schön. Also eigentlich finde ich es nicht schön, weil Fanny van Dan besser singt, aber das wird dabei auch gleich deutlich. Konrad? Ja? Warum, du, sagt dir denn ein Thema am Sparen am falschen Ende, sagt dir das was? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen? Ja. Na, dann lass es ein bisschen mal raus. Oh, das war aber sehr ein bisschen, du. Naja. Mann, Konrad, Junge, jetzt wollen wir mal ein Gespräch unter Männern führen, hä? Naja. Richtig, ja, die Ellbogen auf den Tisch. Und dann? Na, und dann wie Kerle reden miteinander. So richtig. Du, hast du die gesehen? Ja, die hat auch gesehen. Mhm. Ja, Mensch, wen hatten die nur angekickt? Dir oder mir? Ja, wieso? Oh, nee, ich nehm an mir. Nee, Club mir. So. Ja, wie Jungs auf dem Bau reden miteinander. Ja. Konrad, hast du denn schon ungefähre Vorstellung, was du mal werden willst, wenn du, sagen wir mal, älter bist? So wie du. Ja? Ja. Richtig, auch so Bauarbeiter gewissermaßen, aber im Geiste? Ja. Ja? Ja. Ohne Hände schmutzig machen? Mhm. Ja, das ist schön. Wobei, du kannst dir sicher sein, ich hab auch schmutzige Hände. Ja. Ja, ich bin mir aber auch sicher, du hast auch welche. Ich auch, ja. Ja, Konrad, das vereint uns wieder, ja? Mhm. Unser Geschlecht und unsere schmutzigen Hände. Ja. Ja, und dass wir beide aber richtig pfiffig auf Draht sind. Und so. Das auch, hä? Mhm. Nur, dass du schon im Bett rumlungerst und ich hier stehen muss. Ich sitze im Bett. Du sitzt im Bett? Nee, ich sitze nicht im Bett. Du sitzt nicht im Bett? Wo sitzt du denn? Ich sitze vorm Computer. Vorm Computer? Ja. Echt? Und surfst im Internet? Nee. Und bist auf der Suche nach unanständigen Bildern? Nee. Nee, ja, das sagst du jetzt so, wa? Weil Vati und Mutti zuhören, hä? Nee? Nee, ach, die pennen alle schon. Die pennen alle schon? Mhm. Ach, und du musst Wache schieben, ja, weil ihr in einem Einfamilienhaus wohnt. Ein bisschen abgelegen. Richtig. Wie bitte? Richtig. Siehst du, sag doch. Und Ena muss immer aufpassen, oder? Mhm. Damit die Brecher nicht kommen. Ja. Ja. Ja. Kevin allein zu Hause. Aber wenn sie kommen, ne, dann wird gebellt. Mhm. Mal am falschen Ende gespart? Nö, ja. Ja, was denn, nun mein Lieber? Na ja. Ich hab zum Beispiel schon mal eine CD gekauft, die scheiße war. Ja, da hast du am falschen Ende Geld ausgegeben, Konrad. Das ist ja das blanke Gegenteil von am falschen Ende sparen. Nee. Naja, gut, ja. Kann man auch so sehen, kann ja. Kann man so sehen, oder? Ja. Ja, wollen wir es mal so sehen? Mhm. Ja, dann sehen wir es mal so. Mhm. Ja, was machen wir jetzt, Konrad? Jetzt hören wir langsam auf. Konrad! Was? Na, du hast aber die Reife eines Menschen, der schon deutlich älter als 14 ist. Ja? Du bist richtig schon ein Erwachsener, was so Umgangsformen, Telefonieren und das Verhalten gegenüber netten Radiomoderatoren betrifft. Dankeschön. Konrad, ich zieh meinen Hut vor dir. Ja. Echt? So eine Anrufer? Ja? Wenn sich alle über deine Musik beschweren, dann spiel doch einfach mal Grüner Wurz. Grüner Wurz nicht. Ja, das wäre klasse, oder? Ja, wa? Ja, aber andererseits darf man ja den Leuten, die sich über die Musik beschweren, darf man denen nicht nachgeben, denen muss man Paroli bieten. Oder so. Ja, und immer trotzig bleiben und die eigene Musik spielen, die wichtig ist. Okay. Konrad, ich danke dir für deinen großartigen, aufbauenden Anruf. Bitteschön, jo. Tschüss, Konrad, spiel noch Fummel noch schön am Computer rum. Ja. Ja, und pass auf, dass keine Einbrecher kommen. Na denn dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Toni. Tag, Toni. Tag, wie geht's? Blendend. Ja, freut mich ja. Ja, habe ich mir nicht so sicher, dass du das jetzt ehrlich meinst, aber ich will das mal so stehen lassen. Doch, da kannst du dir ganz sicher sein. Wieso freut mich das, wenn es mir blendend geht? Mich freut es einfach, wenn es den Leuten gut geht. Ach, jetzt rangier ich auf immer schon wieder unter den Leuten, ja? Das hört ja ohne her. Nein, natürlich unter einer... Schon unter, missfällt mir. Kuttner, du bist der Einzige. I wish I was a little bit taller. Toller. So, ja, Toni, wie ist es denn bei dir mit dem... Halt die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, sollte ich nochmal sagen. 721 39 32 in Potsdam. Ruft an, Mensch, Kinder, der wird traurig. Toni, bei dir mit dem falschen... Sparen am falschen Ende? Ja, ich spare so ziemlich an... Platten, an Vinyl. Oh, das ist aber am falschen Ende gespart, oder? Ja, das ist auch wirklich... Noch, andererseits, muss man Vinyl noch unterstützen? Doch, ich finde, also Vinyl ist bei weitgehend besser als CDs. Und, ach so, du sparst dann aber trotzdem an Platten und kaufst stattdessen CDs. Und warum? Das liegt daran, weil mein Plattenspieler momentan kaputt ist. Hey, da sparst du aber voll am falschen Ende. Du musst als erstes wahrscheinlich den Plattenspieler reparieren, ja? Und dann kannst du wieder Vinyl kaufen. Vinyl. Ja. Gut, und musst nicht der unersättlichen CD-Industrie dein kostbares Geld in den Rachen werfen. Tja, so ist es nun mal. Aber an konkreter Poesie spare ich nicht. Nee? Nee. Hast du denn jetzt ein Stück konkrete Poesie parat? Ja, habe ich parat. Ja? Auswendig. Was? Auswendig sogar? Na, dann poetisiere mal. Also pass auf, der Titel ist Lehrreich. Und, pass auf, erstens, ist so gruppiert, musst du dir vorstellen, in erstens, zweitens, drittens, viertens. Nein, erstens, toll. Erstens, erstes Reich, zweitens, zweites Reich, drittens, drittes Reich und viertens, drittes Reich reicht. Ei, mein Lieber. Da hast du jetzt aber voll den Nerv der Zeit getroffen. Ja, muss ich auch sagen. Ja, und das quasi am 1. Mai. Ja. Ja, und das jetzt noch vertont, schön mit einem Schlagzeug, Bass, Gitarre und ordentlich Verstärker. Ja, und dann wie Weiland Tonsteine Scherben, aber vom Laster runter. Ja, mit so einem Brumm-Dynamo. So wie bei der Love Parade, ja? Naja, Tonsteine Scherben war schon ein bisschen anders als Love Parade, glaube ich. Na, okay. Ja, gehst du zur Love Parade? Na sicher, ich fahr extra von Sylt wieder runter. Ach echt? Was, du bist auf Sylt? Ja. Ah, das ist die Techno-Generation, ja? Ja. Und dann noch wahrscheinlich so ein City-Ruf irgendwie, ja? Quicks? Nee, sowas habe ich noch nicht. Nee? Ein E-Netz-Telefon, E-Plus? Nee, normalerweise immer Nokia D-Netz, aber... Kick an, ja, und schäbige Trainingsjacken. Ja, und sich dann auf sinnlosen Love-Parade-Paraden rum. Wieso findest du die nicht gut? Ich meine, das ist doch toll, dass viele Leute so friedlich... für Liebe demonstrieren. Naja, ich finde, also für mich macht das immer so den, im Grunde, wir trauen uns nicht, aber Kölner Fasching würden wir gerne machen. Oder? Ja? Das ist, glaube ich, eher ein Generationskonflikt. Ach, würde ich nicht sagen. Ich meine, was heißt Generationskonflikt? Ich meine, da haben auch viele ältere Leute sind auch hingegangen zur Love Parade. Jede Menge sogar. Ja, naja, zum Kölner Fasching gehen ja auch Jüngere hin. Insofern ist es stets wieder 1:1. Naja gut, bloß Generationskonflikt, ich meine, ich sehe da irgendwie keinen Generationskonflikt. Ja, das ist das Problem, den sehe ich da auch nicht. Ja, das ist ja das, was ich bedauere. Tja, wieso? Ja, lass es so im Unausgesprochenen. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wirklich? Ja, und du hast aber nicht alles verstanden und das ist eine Situation, die ich dann immer wieder genieße. Mhm. Ich danke dir für den Anruf, Toni. Ja? Du ganz falsch, glaube ich. Viel Spaß auf Sylt. Was macht man denn auf Sylt? Auf Sylt, was man da macht? Ja. Na, ich mein, so rumlungern, Promis schauen oder vielleicht mal wieder der Versuchung erliegen, möglicherweise selber für einen Promi gehalten zu werden? Na, was heißt gehalten zu werden? Ich meine, ich bin ja einer. Ah ja, richtig. Siehst du, du bist ja der berühmte Toni. Nee, in der Techno-Szene. In der Techno-Szene? Ja. Ach, die Techno-Szene ist jetzt dabei, Sylt zu erobern? Ja. Ah, und im Winter dann aber St. Moritz, hm? Nee, St. Moritz nicht. Eigentlich eher dann so Berlin. Mensch, Mensch, Mensch, da wird mir Angst und Bange. Wieso? Na, was nee. Berlin betrifft. Ach. Naja, nee. Dann jetzt hier immer so technogestählte braune Körper. Oh. Ja, doch. Ja, ich mein, immer Neonfarben. Nee, nee, Kuttner, du siehst ganz falsch. Techno ist ja nicht nur bum bum und schön bunt und Neon. Das hat ja einen tieferen Sinn. Ah ja. Ich meine, dann hast du anscheinend die Message in dieser Musik nicht verstanden. Ja, den, ja. Aber vielleicht ist sie so ein bisschen undeutlich artikuliert, die Message. Das kommt drauf an. Ich denke mal, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann kommt die Message schon ziemlich deutlich rüber. Also ich würde jetzt nicht auf Auskennen schieben bei mir, sondern auf mangelnde Deutlichkeit auf Seiten der Message. Wieso? Ich meine, die Message ist einfach to be yourself. To be yourself? Ja, das ist die ganze Message, die beim Techno ausgedrückt wird. Jetzt für mich gilt halt aber to be myself. Ja, logischerweise. Ja. Ach, da meinst du, dass ich Techno bin? Nee, nicht unbedingt. Also das. Sondern bum bum oder was? Ey, du redest hier mich um Kopf und Kragen. Ja, ich meine, es war schön, dass jemand mal das versteht, was du sagst. Und du hast. Ja, aber ich glaube, wenn ich es genau betrachte, bin ich immer nur der Einzige. Bist du da so sicher? Ah, bum bum, Toni. Ich meine, du machst ja immer ziemlich viel mit deinen Lexika-Begriffen, aber irgendwie. Techno steht da noch nicht drin. Nee? Das ist aber schade. Ja. Du vielleicht mal jetzt anschaffen, wo es drin aber steht. BPM kann ich schon sagen, wenn ich will. Ja, ja. Sag aber auch das? Nicht immer. Na, das werde ich dir jetzt. Herzschläge pro Minute. Ja, ist im Grunde der Pulszähler der Musik. Ja, da sitzt dann immer der Techno-Schwesterchen mit so einer komischen Eieruhr da. Ja, legt die Hand auf die Bassbox und versucht dann schnell zu zählen. Und dann aber eine Viertelminute und dann mal vier, rechnet so hoch, 180 BPM. Da geht die Post ab, du. Ich danke dir, Toni. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß in Sylt. So, Mensch, jetzt habe ich das Gespräch zu kurz oder zu lang gehalten. Jedenfalls muss ich jetzt ungefähr noch 3:33 muss ich jetzt so schaffen, so lange zu reden, dass es 3:33 vor halb ist. Ah, und schon weg erschreckt. Der Gerald Kötter-Heinrich. Ach, noch schnell Holger nochmal. Was auf dem Colli da los ist, nehmen wir mal an. Tag, Holger. Hi, guten Abend. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Prima. Ja, wunderbar. Ey, sehr viele tausende Zuhörer hören dich. Ja, das ist wunderbar. Ja? Leider nicht die Tausende, die hier gerade auf dem Kolwitzplatz sind. Nee, sind das nach wie vor noch sehr mit Feiern beschäftigt. Ach, widerlich, läuft, ja. Läuft alles seinen geordneten, fast geordneten Gang. Zumindest die Feuer haben eine kleine anarchistische Variante angenommen. Ist hier fast an jeder Straßenecke mittlerweile eins. Ach Gott. Das hat aber sehr zur Steigerung der Laune beigetragen. Das kann man eindeutig konstatieren. Also die Leute hier sind meistens jetzt um die Feuer rum. Es gibt eine ganze Reihe von Trommler-Kombos, die ein bisschen Musik macht. Das Ganze ist jetzt ein bisschen, na, wie soll man sagen, basisnah, könnte man sagen, auf jeden Fall ein bisschen emotionaler. Also vorher war doch noch sehr viel Spannung drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Abend enden wird, weil, wie auch vorhin schon angedeutet, der Alkoholpegel natürlich die ganze Zeit steigt. Aber im Prinzip ist die Stimmung im Moment ziemlich prima. Es gibt den einen oder anderen Feuerschlucker, der hier seine Kunst zum Besten gibt. Ein paar Jongleure, wie gesagt, Trommler. Also so sehr nett insgesamt. Ja. Ziemlich voll hier noch. Ich denke nach wie vor, dass es deutlich über 5000 Leute sind. Die Polizei ist immer ein bisschen nervös, wenn sie das Ganze nicht so richtig im Griff haben. Aber ich denke, dass das insgesamt noch sehr nett aussieht. So dass du gewissermaßen als Revolutionsreporter eigentlich doch an der falschen Stelle bist. Naja, nun, ich meine, wir könnten jetzt natürlich philosophisch in die Diskussion einsteigen, wie denn Revolution definiert ist, ne? Ah ja, und schon also sind wir wieder gleich. Als Gewaltforscher bin ich definitiv zurzeit noch an der falschen als Stelle. Als Gewaltforscher bist du an der falschen Stelle, genießt es aber auch. Ja, ich kann damit aber ganz gut leben zurzeit, muss ich sagen. Ja, gewissermaßen ein Gerichtsreporter, der sich darüber freut, doch lebende Menschen vor sich zu haben. Ja, absolut, muss ich sagen. Also die Artikulationsfähigkeit ist hier verbal und nonverbal ziemlich stark auf dem Platz. Bei dir aber auch noch. Also insofern hast du offensichtlich im Alkohol auch nicht allzu sehr zugesprochen. Naja, ich habe mich bisher ziemlich zurückgehalten. Ich dachte irgendwie, solange ich noch hier rein telefonieren muss, sollte dann die Stellungnahme doch einigermaßen profund und in der Lage sein, hier fähig vernünftig zu sondieren. Womit ich zumindest, wenn es kein Krawall mehr gibt, dann auch meine Leistung diesen Tag jetzt erfüllt zu haben. Ja, wie lange musst du denn dann noch Dienst schieben? Naja, ich fürchte mal, das Fest hier, so wie die Leute drauf sind, geht lässig bis 3-4 und dann werde ich doch auch mal so lange hier bleiben. Hey Holger, ich beneide dich nicht. Wahrscheinlich musst du auch eher mit einem dienstlichen Gesicht rumrennen und wirst möglicherweise schnell für den Zivilbeamten erhalten. Ja. Sind ja so unsittliche Anträge schon gemacht worden? Nee. Ich habe dich gerade irgendwie ziemlich schlecht verstanden. Gut, kannst du nochmal sagen? Sind so unsittliche Anträge, dass man dich für einen Zivilbeamten erhalten hat, sind ja die schon gemacht worden? Nee, das liegt aber daran, dass eine ganze Reihe von Zivilbeamten hier glücklicherweise auch mit Armbinden gekennzeichnet sind. Also. Ich muss aber auch gestehen, ich habe mich jetzt nicht so sehr mit Stöpselchen im Ohr und mit Lederjacke und Turnschuhen und all dem, was zu einem richtig ordentlichen Zivilbeamten denn so dazugehört, gekleidet, sondern sehe eigentlich mehr so aus wie der Rest hier auch, nämlich irgendwie so wie der Tag so daherkam. Aber du bist aber auch ja nicht als Fritz-Reporter zu erkennen? Nö, weißt du. Da sieht man, dass man wieder, dass man im Dilettantenradio arbeitet, ja. 100,6 der 1000 mag man, den sieht man sofort auf Entfernung. Und wir haben jetzt echt prima einen live 100% den Reporter da und der ist überhaupt nicht zu erkennen. Ja, aber ich fürchte, der 100,6 Mann liegt, wenn er denn zum Beispiel mit einem Ü-Wagen hier wäre, längst auf dem Rasen und der Ü-Wagen hätte platte Reifen. Insofern bin ich dann doch der Meinung, dass das leichtens adäquat als Form so ist. Meinst du, dass sie da jetzt auf Fritz-Reporter platt machen würden? Sollte ich da lieber nachher nicht hingehen? Es gibt hier doch irgendwie relativ viele Leute, die ziemlich breit sind. Irgendwie, denen traue ich doch schon einiges zu. Gut. Ja, Mensch. Okay, gib mal hin. Vielleicht sind das doch flache, machte 1000 Mark Männer und haben mit Geld in der Tasche. Ja, ja. Holger, gut. Danke ich dir erstmal hier für deinen Zwischenstand. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass es schön friedlich bleibt und dass du nachher auch die Gelegenheit hast, dem Alkohol zu frönen. Okay, gut, na wunderbar. Wenn denn dann also nichts mehr passiert, dann erstmal so weit wie bis hierher, ne? Okay, tschüss. Bis dann, ciao. So, dann machen wir jetzt erstmal, bevor die Nachrichten kommen, noch ein Stück kurz zum Überlegen. Wolfgang Neuss. Hat fast was mit falschem Ende sparen und so zu tun. So ganz vermittelt irgendwie. Aber warum nicht mal ein bisschen vermittelt sein? In der Taz, in der Tageszeitung, stand vor 8 Tagen 2 Worte. Und die haben das ganze Arbeitslosenproblem wieder von einer Seite beleuchtet, wie ich es auch gerne beleuchtet haben möchte. Da stand drin, arbeitslos, Theater spielen. Das finde ich schon sehr gut. Von Peter Weiß die Idee des Marat auf die Arbeitslosen übertragen. Der hat damals gesagt, die Irren. Ihr seid ja nicht irre, ihr wollt ja nur Theater spielen. Also dann spielt Theater und ihr werdet kulturell anerkannt. Und ihr seid da nicht mehr die Irren. Das ist die Idee von Marat und Peter Weiß. Erstmal gründlich die Idee. Das jetzt auf die Arbeitslosen übertragen. Ihr seid die Arbeitslosen. Ihr holt euch Geld in Nürnberg. Und wir müssen dafür ackern. Und dadurch kommt die Wirtschaft im Staate durcheinander. Spielt doch! Oberammergau ist überall. Spielt doch Theater! Warum schließt ihr euch nicht zusammen, holt euch trotzdem das Geld von Stingel aus Nürnberg und spielt in jeder Stadt Arbeitslosentheater? Wo sind denn die Zadeks? Wo sind denn die Regisseure, die Humanisten, die Arschlöcher, die Peimanns und die ganzen Peter Steins? Wo sind sie denn, dass sie jetzt die Arbeitslosen mal nehmen könnten? Wozu haben sie denn oft mit Dilettanten gespielt und gearbeitet? Mit Dilettanten gearbeitet? Jetzt könnten sie doch dilettantische Arbeitslose nehmen. Und im Sinne von Peter Weiß, Marat Sadat, Sadat, wie komme ich auf Sadat? Ach, Marat, Sadat, sowas Dummes. Und da sage ich nochmal ganz deutlich, können Sie das nicht mal verbreiten, auch über den Sender? Sehr gute Idee nämlich, wirklich. Theater spielen, ganz große Klasse. Warum, da sagt einer, das kann ich doch gar nicht, Mann. Ich stand doch 20 Jahre an der Drehbank. Ich bin ein hochqualifizierter technischer Facharbeiter, der die technische Revolution hinter sich hat. Da sage ich, ist doch ein Glück, mein Techniker, dass du arbeitslos bist. Endlich können wir doch mal, probier doch mal, sag doch mal nach. Schake speare. Schake speare. Shakespeare, sprich doch mal nach. Da sagt er, Sake, Speare, was meinst du damit? Ich sage, hast du schon mal König Lear gehört? König, den spielst du jetzt als Arbeitsloser. Den König. Theater spielen. Letzten Endes ist eine Zeitung machen, Theater spielen, eine Musikgruppe machen. Natürlich ist das letzten Endes erstmal eine Erholung für die Arbeitslosen. Jetzt ist es 0 Uhr und 34. Kurzinfo. Pleite für die Bremer Vulkanverbund AG ist um Mitternacht der Anschlusskonkurs eröffnet worden. Ein Vergleich mit den Gläubigern war nicht zustande gekommen. Betroffen sind rund 4000 Beschäftigte. Verständigung. Großbritannien hat sich zu weiteren Maßnahmen gegen die Rinderseuche BSE bereit erklärt. Dies teilte Bundesminister Borchert zum Abschluss der Agrarratssitzung der EU in Luxemburg mit. Antiterrorismuspakt. Die USA werden dem am Abend unterzeichneten Abkommen zufolge Israel mit 100 Millionen Dollar unterstützen. Die Gelder sind für die Suche nach Bomben und für die Ausbildung von Experten bestimmt. Zechensterben. Die polnische Regierung hat die Schließung von 9 Gruben bis zum Jahr 2000 beschlossen. Dadurch sollen 80.000 Arbeitsplätze wegfallen. Feststimmung. Etwa 10.000 Menschen feiern am Abend auf dem Berliner Kollwitzplatz die Walpurgisnacht. Um Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, stellten die Veranstalter eigene Ordnungskräfte. Sport. Fußball. In der Bundesliga gab es am Abend folgende Ergebnisse. Rostock-Freiburg 1:0, Schalke-Stuttgart 2:0, Uerdingen-Leverkusen 3:0 und Karlsruhe-Dortmund 5:0. Da stand ein Tor am Tor, hä? Wetter. Warte mal, ich habe ja ein ausführliches. Das Wetter. Heute Nacht etwas Regen bei 8 bis 6 Grad, tagsüber wolkig mit Schauer 14 bis 18 Grad. Verkehr. Ja, weiß nicht, die feiern alle. Straßen sind ruhig und Verkehr. Nichts zu melden. Verkehr. Sag mal, wenn jetzt hier eine ordentliche Verkehrsmeldung kommt. Hallo, Lkw-Fahrer an der Grenze zu Polen. Okay, das war ein unübertreffbares Kurzinfo mit Gerald Kötterheinrich. Gerald, noch ein privates Wort an die Zuhörer. Ja, ja, heute du bist zu Hause Beamter, wa? Ja, jede auf Arbeit hat er alle privaten Worte zu Hause gelassen, oder? Braucht man ja sowieso nicht, ne? Ja, du hast recht. Ja, scheißen im Dienst, okay. Vielen Dank. Tschüss. Western. Carl Cox. Marusha. Mike van Dijk. Africa Islam. Alex. Steve Mason. DJ Digital. Rob Acid. Ninja Burai. DJ Dick. Number 10. In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai. Von 1 bis 6. Live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Exklusiv. Nur auf Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, und damit ihr jetzt auch ein bisschen in Zusammenhängen und aber auch in Kontradiktionen denken lernt, als Kommentar zu Wolfgang Neuss, den wir eben gehört haben, jetzt Tokotronic. Ihr sitzt in euren Zimmern und ihr wartet auf das Glück. Und ihr habt schon 20.000 Zigaretten ausgedrückt. Ihr redet nur von den Projekten und von eurem neuen Stück. Manchmal frage ich mich, bin ich oder ihr verrückt? Ich will nicht schlecht über euch reden, es ist ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer kleinen Kunstzutiefs. Es gibt eine Herzlichkeit jenseits von Jonglieren. Das ist doch wirklich gar nicht allzu schwierig zu kapieren. Ihr werdet 100.000 Mal Kaffee trinken gehen und werdet 100.000 Mal wieder nichts verstehen. Ich will nicht schlecht über euch reden, ist ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunstzutiefs. Ich will nicht schlecht über euch reden, es ist ja doch nur volles Leben hier im Studio. Der Kollege Auerbach schaut mir über die Schulter. Warum denn? Was suchst du hier, Peter? Fritz Extra. Fritz Extra? Warum suchst du Fritz Extra? Heute Nacht. Weil nachher ein Fritz Extra kommt und kein Night Flight? Wie sieht denn Fritz Extra aus? Oder wie hört sich denn Fritz Extra an? Ungefähr so wie ich ein bisschen? Ja. Nee, ein bisschen bum bum, ne? Auch. Wortkarg alle, sag mal. Also das ist echt, ey, da bist du aber immer von Kollegen umgeben, ja, wenn die den Zettel in der Hand haben, wo was draufsteht und den vorlesen, dann ist nichts zu holen. Ja, der Kötter Heinrich lässt die schönen privaten Worte zu Hause, alle sogenannte Four-Letter-Words, ja? Und der Kollege Auerbach kriegt Maul ohne auf. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Nee. Das ist ja eine klassische Beamtenbemerkung gewesen, oder? Kinder, ey. Und der, ich muss immer reden. Und dann heißt es, Kuttner, red nicht immer so viel. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Na, muss ja nicht sein. Zack, fliegt da raus, der Bengel. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist die Claudia. Ach, Tag, Claudia. Ja, und zwar feiern wir hier gerade eine Fritz-Party in Dresden. In Dresden? Ja. Ah, weil ihr den Transponder richtig eingestellt habt, nehme ich mal an. Ja, genau. Und wir wollen dir jetzt, weil heute das erste Mal ist, ein Ständchen spielen. Hast du was dagegen? Nee, ach, das ist ja schön. Darf ich vorher nochmal aber den Moment, wir müssen uns aber erstmal positionieren. Ich mach vorher nochmal den Trailer mit dem Transponder, ja? Weil Transponder ist so ein tolles Wort. Weißt du, was ein Transponder ist? Was willst du mit mir? Ja? Nochmal, was? Weißt du, was ein Transponder ist? Nö, ich auch nicht. Hören wir uns jetzt Fritz mal an. Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder 29, siehste? Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. Boah, das wenn ist Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Transponder. So, super. Und jetzt seid ihr fertig mit eurem Ständchen? Ja, ja, Moment. Also ich übergebe jetzt den Hörer. Ich nehme an, das wird jetzt gleich ein Der Herr Mai ist gekommen. Na? Ja. Ja, da brauche ich noch nicht mal bei mir sagen, ja nicht verstecken, glaube ich. Kinder, da bin ich aber wieder stolz auf Dresden, muss ich mal sagen. Ihr habt es ja doch sehr schön geschafft, ja, Dresdner Hausmusiktradition mit sozialistischem Kulturerbe zu verbinden. Mein Kollege Peter Auerbach war sofort bereit, sich sein Rolling Stones T-Shirt vom Leibe zu reißen und auf Blockflöte umzuschwören. Was hast du gesagt? Ich verstehe dich so schlecht. Er wollte gleich auf Blockflöte umschwören. Weg von Mick Jagger hin nach Dresden. Das ist verständlich. Wir haben ja auch Unterricht, also im Angebot. Ja, Wie viele Flöten waren denn da jetzt im Einsatz? Eine Block, eine Querflöte und eine Geige. Und eigentlich 4 Singstimmen, aber eine ist, glaube ich, nur aktiv geblieben. Ach, die Geige klang aber auch sehr flötig. Das mag aber am Telefon gelegen haben. Was hast du gesagt? Die Geige klang auch sehr flötig. Na, die standen ein bisschen im Hintergrund. Ja, ach, schade eigentlich. Willst du nochmal ein Ständchen von der Geige haben? Ja, ach, nochmal kurz ein Geigensolo? Ja, sofort dasselbe Lied, oder? Wie machen wir das? Na, ist mir egal. Ihr könnt da gerne was anbieten. Okay, also... Ja, wir können auch Street Fighting Man machen. Was? Ja, nein, oder was anderes, was harmloseres. Okay, also es kommt. Okay? Ja. Reicht das als Probe? Prima, geil, prima. Ich bin hell begeistert. Super. Ja. Okay. Und denn ich hoffe, jetzt steigt wieder die Meinung ein bisschen von Sachsen und Dresden. Ja, natürlich. Aber du weißt doch sowieso, dass mein Herz vor Sympathie überschäumt, was Sachsen betrifft. Ja, klar. Ja, weil der Sachse fehlt mir ja doch sehr. Aber das habe ich ja schon öfters gesagt. Oder so, ja, die sechs sind, ja? Ich will jetzt ja nicht geschlechtsspezifisch machen. Claudia, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und für dieses Ständchen. Ja, schön. Grüß die drei anderen schmucken Mädels. Oder wie viel waren jetzt insgesamt? Wie viele Leute waren jetzt im Einsatz? Fünf. Waren ja vier Instrumente und vier Stimmen? Acht eigentlich. Acht? Na, eben acht. Ich weiß es nicht. Die Geige hätte ja auch mitsingen können. Also ja, stimmt, richtig. Aber die Flöten haben es schwer zu singen, oder? Naja, bei Querflöte. Ja, wenn man nicht gerade Nasenflöte spielt. Aber auch dann fällt es singen schwer. Naja, Claudia, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo, ich will mit Kuttner reden, geht das? Ja, Anrufer, hier ist Kuttner. Hallo Kuttner, ich will da missbrauchen. Wer bist denn du? Ach, ich werde aber ungern missbraucht. Echt? In welcher Hinsicht denn jetzt? Also ich bin der Ernst, ne? Wie Ernst Thälmann. Ja. Ja. Pass auf, ich will was zum Morgen. Ich bin auch sehr ernst. Und zwar morgen, ne? Gibt's ja um 13 Uhr am Oranienplatz eine Demo. Ja. Hast du schon gehört? Nee, und da spielt ja wieder Einkriegezeck mit den Polizisten? Ja, mal gucken, ne? Ich will was vorlesen. Ist das in Ordnung? Dann lies mal vor, ja. Okay. Nach 40 Jahren BRD und 6 Jahren wiedervereinigten Deutschland ist es nicht mehr zu verheimlichen, wie tief der Kahn im Dreck steckt. Über 6 Millionen ohne Arbeit, über 1 Million ohne Wohnung sind nur die Spitze einer sozialen Katastrophe, deren Verantwortung die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik tragen. Es sind die Blüms, die Kinkels, die Kohls, die Lafontaines und so weiter, die für ihre Vorstellung von einem neuen, starken Deutschland über alle hinweg treten, jeden Tag unternehmen sie neue Angriffe auf die von unseren Müttern und Vätern erkämpften sozialen Rechte. Kein Tag vergeht, an dem sie nicht dreist ihre Finger in unsere Taschen stecken, um uns auch noch die letzten Groschen herauszuziehen. Während sie sich die Diäten erhöhen und ihre Profitrate steigern, können wir uns bald nicht mehr gegen die einfachsten Krankheiten behandeln lassen. Das ist die Realität in Deutschland des Jahres 1996. Eine Realität, die sie damit absichern, dass sie uns jeden Tag mehr in eine Konkurrenz untereinander treiben, damit sie weiter die Profite einstreichen können. Spalten sie uns und hetzen sie uns gegeneinander. Die Politik von Teil und Herrscher ist zum Alltag geworden. Mit der sogenannten Rentendebatte hetzen sie jung gegen alt. Frauen werden in ihren Berufen zurück zu Heim und Herd gedrängt, bestimmt zur Erziehung der Kinder und der freien Verfügungsgewalt der Männer ausgeliefert. Herr Ernst, können wir das ein bisschen kürzer machen? Gut, darum reiht euch ein. Nur gemeinsam können wir sie vertreiben. Gegen Faschismus und Patriarchat, gegen Kapital und deutsches Militär. Für eine kommunistische Gesellschaft ohne Bonzen und Bürokraten. Kommt zur revolutionären 1. Mai-Demonstration um 13 Uhr am Oranienplatz in Kreuzberg. Herr Ernst? Es lebe der revolutionäre 1. Mai. Hoch die internationale Solidarität. Zusammen kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Keine Befreiung ohne Revolution. Kuttner, ich find's gut, dass du ein Volksradio machst. Ne? Das war echt die Möglichkeit, dass wir das nochmal durchbringen. Ah, dass ihr aber ganz ohne den großen Vorsitzenden Gonzalo ausgekommen seid, hat mich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Was hältst du von Wolfgang Neuss? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ja, das ist aber das Erschreckende. Kinder! Was? Ihr müsst ein bisschen Geschichtsbewusstsein entwickeln. Habe ich. Ich hab schon Geschichtsbewusstsein. Naja, dann kümmere dich aber mal echt um Wolfgang Neuss, mein Lieber. Da ist eine Menge zu lernen. Nämlich also ich kenn ihn ja. Ich hab gelogen. Ich kenne ihn ja, ne? Also Geschichtsbewusstsein kann ich nur mal sagen, es gibt eine Organisation in Berlin, der heißt der Rote Geschichtsarbeitskreis, ne? Ja, aber die beschäftigen sich auch nicht mit Wolfgang Neuss. Und das ist eine Schande, das muss man mal sagen. Ich mein, ja? Nee, dann würden nämlich, ich sage das nämlich aus Jans... April, das ist noch gar nicht so lange her, Ernst Thälmann seinen 110. Ich sage das aus Jans egoistischem Interesse, dann würden so eine Aufrufe nämlich nicht ganz so holzig kommen, verstehst du? Wieso? Es gibt, glaube ich, zwei Strategien. Versicherung und Verunsicherung. Gut, nein, das ist dämlich. Ich hab's eilig, ne? Nee, was du jetzt vorgelesen hast, war nämlich leider ein Versicherungsstatement und ich würde mir doch, lieber Herr Rotfront, eher Verunsicherungsstatements wünschen und da könnte man vielleicht von Wolfgang Neuss ein bisschen mehr lernen als von Ernst Thälmann. Das haben, glaube ich, deutsche Revolutionäre doch nötig und dann will ich zur revolutionärsten 1. Mai-Demo am Oranienplatz hier auch noch eine ordentliche Musik spielen, die vielleicht das Irie dazu beitragen wird. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny. When you're near, the rain goes, disappears, dear, and I feel so fine. that's wonderful is sure to come your way when you're in love to stay. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny when you're near the Ja, das wären doch Ehen, da wäre man auf die Kinder gespannt. Ernst Thälmann und Leslie Gore. Aber das passiert natürlich immer nicht, da wird ja dann doch auf Sortenreinheit geachtet. Das stimmt mich immer traurig, weil Sortenunrein ist prima. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Jo, hier Siggi. Ja, Tag Siggi. Ja, du sag mal, Kunde, wo warst denn du eigentlich am Freitag? Was war denn am Freitag? Am Freitag war eine Aeronauten in Neuruppin, da wolltest du eigentlich hinkommen. Ah, dann wär ich wohl in Neuruppin gewesen sein. Ach, ist ja, das ein also, Ärger, was? Eieieiei, du, da ärgere ich mich jetzt aber. Also, war wieder am falschen Ende gespart. Also, ich kann mich daran erinnern, dass du mit Johnny dich darüber unterhalten hast. Ach, echt? Ja, klar. Und ihr habt beide so gesagt, na, müsste man ja eigentlich rüberfahren und klar und geil und super. Aber im Endeffekt, wäre es gekommen, weder Johnny noch Kuttner. Oh, das ist ja bitter, du. Und gerade Neuruppin, wa? Naja, klar. Ja, das ist schon, das ist nicht schön. Naja, deswegen. Da bin ich ja jetzt ein bisschen traurig. Ja, und warum? Warum? Wo warst du? Ach, weiß ich, habt sich ja irgendwie zu Hause rumgelungert. Hey, aber ich bin am 12. Juni in Neuruppin, sehe ich gerade. Am 12.? Ja. Am 12.? Warum? Weil am 12. Juni in Neuruppin. Na, da gebe ich an und lese vor. Okay, das war jetzt Eigenwerbung genug, ja, und Schande über mein Haupt auch genug. Warum kommst du nicht am 10. zu Potthead? Ist am 10. Potthead? Ja. Aber ich gehe auch nie auf Konzerte. Außer morgen, da gehe ich zu Tokotronic. Das ist natürlich wiederum geil. Ja? Aber weil ich werde ja gezwungen, bei Konzerten immer hinten zu stehen. Und wenn sie mich zwingen, hinten zu stehen, dann sehe ich ja mal nichts. Ja, weil die mich zwingen, sind ja, immer größer. Du, ja, wenn ich größer wäre, würde ich die anderen zwingen. Weil du ein bisschen zu klein bist, ne? Ja, für Konzerte jedenfalls. Ja, deswegen. Ja, das ist bitter. Ja, also darum habe ich mich entschieden. Entweder man steht selber auf der Bühne, ja, oder ich gehe nicht hin. Oder das Tokotronic. Oder ja, PJ Harvey, da würde ich auch hingehen. Du müsstest dir vielleicht mal irgendwie ein paar Stelzen schenken lassen. Ja, oder Plateauschuhe. Oder so. Vielen Dank für diesen kostbaren Tipp, der ist ja kaum zu bezahlen. Ja, so eine Hinweise, da kommt man ja selber nicht drauf. Da freut man sich ja dann doch, dass man so ein demokratisches Medium wie den Deutschen Rundfunk zur Verfügung hat, um da dann Jutenrad billig einzuheimsen. Naja, was heißt billig? Hey, ich danke dir. Dankbare Grüße hier nach Neuruppin. Alles klar. Tschüss, Siggi. Okay, ciao. Mensch, Meier, da hat's einen Menschenschlag in Neuruppin. Hut ab, du. Hallo, wer bist denn du? Möbius. Ah, wenn ich mal ein Problem habe, würde ich sofort nach Neuruppin fahren. Möbius? Silvio. Silvio? Aus Frankfurt? Ja, ich versuch's ja schon selber. Sag mal, du scheint ja, aber der Silvio-Name scheint ja doch ein Name zu sein, der dich da, wo du dich dann selber vor Lachen immer kaum einkriegst. Ja. Ja, Silvio, haha. Silvio. Na, ich sitze hier schon seit einer Stunde und versuche zu wählen. Ja, andere sitzen ihr Leben lang. Oh, schrecklich. Ja, das ist doch bitter. Also insofern bist du mit einer Stunde nochmal ganz gut auf Bewährung gut weggekommen. Ja. Silvio, sparen am falschen Ende hast du ohne zu sagen. Hat ja bisher noch keiner was zu sagen gehabt dazu. Ja, doch. Ich bin ja enttäuscht. Weißt du, man macht immer so ein Thema, ja, wie den Keim einer Pflanze, setze ich das immer ein, gieße immer schön, aber dann kommt natürlich der Hörer und latscht drüber hinweg. Ah. Und dann wird Kraut und Rüben. Unkraut und Unrüben. Naja, ich wollte mir mal eine Hefeanlage kaufen und da habe ich mir am falschen Ende gespart, weil sie nicht mehr hatten. Da hast du ja nur eine Viehanlage gekauft. Ei, du, die Sendung geht dem Ende entgegen, ja? Ja, ich freue mich auch schon, dass endlich dem Ende neigt. Dass endlich vorbei ist, war die Qual. Ja. Silvio. Hätten wir gleich die schöne Mucke noch einziehen. Ja, jetzt gleich? Ja. Hier Fritz Spezial, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ah, kräftig. Ah, super, na, da freue ich mich aber auch schon drauf, du, kannst du wissen. Ja, werde ich wieder mit dem Leuchtstäbchen vom Kofferradio stehen. Ja. Tschüss, Silvio. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ach, ich bin der Klaus. Ach, du bist der Klaus. Der legendäre Kuttner. Kaum zu glauben, dass man da mal durchkommt. Man muss wahrscheinlich kurz vor Nackig anrufen. Ja, weil ja. So, seid ihr noch versuchen, noch ein Beispiel zu bringen? Ja. So ein richtig fades. Ja, ein richtig fades. Das würde mir jetzt Kraft geben. Ja, ich habe mir zum Beispiel mal eine Videokassette gekauft für nicht 40 Mark, sondern für 20 Mark. Welchen Inhalt ist? Das sage ich nicht, da machst du mich jetzt nieder. Welchen Inhalt ist? Da wird man gleich neugierig bei Videokassetten. Nein, das kann ich nicht sagen. Welchen Inhalt ist? Da machst du einen Platt wegen dem... Welchen Inhalt ist? Na gut, ich gebe es zu, Bloodsport hieß der. Bloodsport? Ja. Was ist ein Bloodsport? Naja, das ist so ein... Darf ich den übersetzen? Blutsport? Ja, so in etwa. Blutsport. Hört sich aber schon an. Würdest du dir eine Kassette kaufen, wenn vorne Blutsport draufstehen würde? Wie bitte? Würdest du dir eine Kassette kaufen, wenn vorne Blutsport draufstehen würde? Ich hab's getan. Ne, da stand aber Bloodsport drauf. Das ist ja schon cooler und anders, trotzdem wird wahrscheinlich dasselbe ist. Kaum zu glauben. Ja, und da hast du ja also die Kassette gekauft für 20 Mark und dann war vom Blut nicht die Spur, wa? Dann war das rein als Sport irgendwie so ein Aerobik-Scheiß. Ja, das ist ärgerlich, so, weil wir am falschen Ende gespart, ne? Guten Sachen waren weggeschnitten. Ja? Ja. Na, das ist natürlich Ärger. Aber warte mal, ich hätte vielleicht noch ein anderes Beispiel, was vielleicht eher wieder an diese Antennenputztüchlein rankäme. Ja? Zum Beispiel, es gibt doch diese Viererpack Socken. Kennst du diese weißen mit dem blauen und den roten Streifen dran? Ja, aber weiße Socken? Bist du jemand, der weiße Socken trägt? Ich habe mir erst überlegt, ob ich die ein bisschen verkacke. Ja, dann hätte ich gerade mal so eine Beschreibung abgegeben. Natürlich, weiße Socken, dazu schwarze College-Schuhe, so eine weite Plusterhose und eine schwarze Napperlederjacke. Das wär's doch. Jacke, du, mein lieber Jacke. Das kam jetzt aber nicht sehr überzeugend. Also du trägst auch eher nicht weiße Socken. Nee, aber beim Sport. Also, es gibt doch aber nichts Scheußlicheres als weiße Socken, wa? Ja, doch, beim Sport. Beim Sport kann man das machen. Doch, es gibt noch Mädchen, die in weißen Socken stecken, die sie so runtergerollt haben. Das ist noch scheußlicher als weiße Socken an sich. Da ist weiße aber Socken an sich ein erholsamer Anblick gegen. Ja, beim Sport ist es doch legal, oder? Ja, gut. Ja, beim Sportmarkt gerade noch so angehen. Aber eigentlich auch nur am Schwebebahn. Aber wo ich mich dann angeschissen habe. Balken, Schwebebalken. Nein, als ich die Dinger das erste Mal in den Trockner gesteckt habe, nach dem Waschen. Ja. Danach hätte ich sie nämlich meinem kleinen Neffen von einem Jahr vererben können. Nur hätte der Tennis spielen müssen. Tja, ich meine, ich denke mal, das war mal ein richtig fades, aber ein treffendes Beispiel für am falschen Ende gespannt. Ja. Nächstes Mal kaufe ich mir die Edelsocke für 20 Jahre. Ja, ob jetzt treffend, weiß ich auch ja nicht genau, aber fade war du. Das hatte wirklich eine Fadheit in sich. Hut ab, mein Lieber, nicht schlecht. Ich danke dir für den Anruf, ja? Jo. Tschüss. Ja. So, Kinder, wir müssen ja heute irgendwie halbwegs schnell Schluss machen. Wollen wir uns alle noch ein bisschen verabschieden? Ja, Tag, hallo? Hallo? Hallo, tschüss sagen, ja? Ja, tschüss, guten Abend. Tschüss. Ach, das ist doch toll. Jetzt wird hier wieder jeder Anrufer mit Handschlag verabschiedet. Tschüss. Ja, hallo, warte mal kurz. Also, falsche Ende gespart, ja? Also, nee, jetzt ist ja bloß noch Tschüss sagen angesagt. Ja, tschüss. Tschüss, siehst du am richtigen Ende gespart. Hallo? Hi, hallo, tschüss. Ja, danke. Hallo, tschüss. Tschüss. Ey, das ist doch schön, wenn man vom Wirt rausgeleitet wird, ja, die Stühle stehen hoch, die Aschenbeutel sind abgeräumt und dann sagt er eben noch Tschüss. Mach's gut, Kuttner, tschüss. Ja, schlaf schön, Hörer, hallo, tschüss. Ja, und tschüss, würde ich sagen. Ach, du bist aber auch ein netter, du. Hallo, tschüss. Tschüss. Ach Gott, was habe ich hier sympathische Anrufer in der Leitung. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch Verstockte sind oder bei. Hallo. Ja, tschüss, tschüss. Hallo. Ja, aber nicht in den Hosen, das wird feucht, du. Ja, tschüss. Bye, bye. Ja, tschüss, Kuttner. Schlaf schön. Hallo und tschüss. Ja, hey, aber jetzt ab in die Falle. Ja? Hallo? Ja, tschüss. Seid bereit. Ja, hallo. Hallo. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo, tschüss. Ja, schönen Gruß an Mandy. Ja. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kinder, sag mal, stachelt euch aber auf. Ja, ciao. Hier diese Verabschiedung, war will jeder nochmal hier? Tschüss. Ja, ich zähl mal mit. Oh ja. Mann, Kinder, ja, hi, Norbert hier, hi. Norbert, tschüss. Ja, nein, nicht tschüss. Doch, tschüss. Ich muss jetzt Schluss machen. Tut mir leid, die Sendung ist hier nämlich voll am Ende. Und vor allen Dingen muss ja jetzt auch pünktlich übergegeben werden, weil ja jetzt gleich, wie man hier schon unschwer hören kann, die große Techno-Party beginnt. Nächste Woche hören wir uns wieder, Kinder. Tschüss, schönen 1. Mai, ja? Mehr oder weniger revolutionär. Ein bisschen mit Lollipop und Sunshine, wie Leslie Gore singt. Tschüss. Gehört, der Mai war mir gewogen. Mutter, tschüss.